Als ich vor dem Bild das Mädchen mit dem Perlenohrring gestanden habe, hätte ich nicht schätzen können, wie alt es ist. Ich stand übrigens nicht vor dem Original, sondern vor einer Reproduktion, aber immerhin im Vermeer-Zentrum in Delft in den Niederlanden, der Heimatstadt Vermeers. Und das Bild sah irgendwie so modern aus. Nun bin ich kein Experte, aber schon jemand, der gern ins Museum geht, Bilder anguckt und so eine gewisse Vorstellung davon hat, wann Malerinnen und Maler in den vergangenen Jahrhunderten wie gemalt haben. Bei Vermeer hätte ich mich mit einer Schätzung vollkommen verhauen. Das Bild wurde um das Jahr 1665 gemalt und ist 360 Jahre alt. Wie ich nun in der langen Nacht gelernt habe, gibt es Gründe, warum Vermeers Bilder so modern wirken, moderner als die seiner Zeitgenossen. Seien Sie gespannt. Am 15. Dezember, vor 350 Jahren, ist Vermeer gestorben. Birgit Hempel löst der Sphinx von Delft die Zunge in der langen Nacht über den Maler Johannes Vermeer. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich, wie immer, unter langenacht@deutschlandfunk.de. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Der Mann beobachtete mich. Seine Augen waren grau wie das Meer. Er hatte ein langes, kantiges Gesicht und seine Miene war gefasst. Er hatte weder Bart noch Schnurrbart. Und darüber war ich froh, denn es gab seinem Äußeren etwas sehr Sauberes. Über seine Schulter hing ein schwarzer Umhang. Dazu trug er ein weißes Hemd und einen feinen Spitzenkragen. Sein Hut saß auf Haaren, die das Rot der vom Regen gewaschenen Backsteine hatten. So schreibt es Tracy Chevalier in ihrem Buch »Das Mädchen mit dem Perlenohrring«. Manches mag so gewesen sein, wie es die US-amerikanische Autorin beschreibt, manches ist auch fiktiv. Zum Beispiel die Hauptfigur des Buches, das Mädchen Riet, und ihre Beziehung zu Vermeer. Alles, was Sie jetzt kennen an schöne Romane, Bücher, Filme und so weiter über Vermeer, ist alles Fantasie. Glaubt Luc van Riet, Führer durch das Vermeer-Zentrum Delft. Vermeer ist ein Ausnahmekünstler, der in verschiedenster Weise optische Effekte beherrscht. Und das kann er so wie kein anderer. Es ist schon sehr faszinierend. Und da ist so viel drüber nachgedacht worden. Woher kommt das? Es ist sicherlich ein großes Talent, aber auch eine große Übung gewesen, Licht und alle anderen optischen Effekte so wahrnehmen zu können, wie er das zeigt. Und ich glaube, es war im Wesentlichen das Licht. Also wie Vermeer es schafft, eine Suggestion zu erzeugen beim Betrachter, dass man tatsächlich glaubt, vor einem Interieur zu stehen, der von Licht durchflutet ist, wo das Licht tatsächlich anwesend ist. Gregor Weber ist Kunsthistoriker, Vermeer-Experte und Mitkurator der großen Vermeer-Ausstellung im Rijksmuseum in Amsterdam. 2023 zeigte das Haus 28 Werke von Vermeer, von einem Maler, von dem nur 37 Werke weltweit bekannt sind. Mit dabei das Mädchen mit dem Perlenohrring, die großformatige Ansicht von Delft, das Milchmädchen, der Astronom, sowie bei der Kupplerin und das brieflesende Mädchen am offenen Fenster. Und Sie sind unter anderem Namen hier nach Dresden gekommen. Also die Briefleserin ist unter dem Namen Rembrandt hierher gekommen und die Kupplerin, weiß ich nicht, auch nicht unter Vermeer. Christoph Schölzel ist Gemälderestaurator und Leiter der Gemälderestaurierungswerkstatt der Gemäldegalerie Dresden. Er hat in stundenlanger Millimeterarbeit einen Liebesgott in dem Bild »Das brieflesende Mädchen am offenen Fenster« freigelegt. Seine Kollegin Uta Neithardt arbeitet als Oberkonservatorin für die niederländische Malerei in Dresden und hat dort 2021 eine Vermeer-Ausstellung kuratiert. Die Kupplerin kam unter einem Namen Van der Meer nach Dresden, wobei damals nicht klar war, wer Vermeer gewesen ist. Vermeer war ja über lange Zeit von der Öffentlichkeit verschwunden. Man kannte den Namen nicht mehr, man kannte sein Werk nicht mehr. Und es war ja erst Thore Bürger, der im 19. Jahrhundert bekanntlich Vermeer wieder an die Oberfläche geholt hat und sein Œuvre überhaupt rekonstruiert hat. Also in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts kannte man Vermeer als Künstler nicht. Hermann Weyers ist Leiter des Vermeer-Zentrums in Delft. Der Name Vermeer lockt mehr und mehr Touristen in das kleine Städtchen zwischen Rotterdam und Den Haag. In about 1870 he became more famous because etwa um 1870 wurde Vermeer bekannter. Ein Belgier entdeckte ihn. Er dachte, oh, das sind gute Arbeiten und machte ihn bekannt. Den großen Durchbruch brachte dann das Buch Das Mädchen mit dem Perlenohrring von Tracy Chevalier und später der Film dazu. Das gab dem Bild und Vermeer noch mal einen großen Schub. That gave a very big boost to Vermeer as well. Luc van Riet steht auf einer kleinen gebogenen Brücke, die zwischen dem großen Marktplatz mit seiner alten Kirche und dem Vermeerzentrum über eine schmale Gracht führt. Die Altstadt von Delft ist durchsetzt von kleinen Grachten und schmalen Gassen, durch die Touristen und Touristinnen aus aller Welt ziehen und sich in einem der vielen kleinen Cafés und Restaurants ausruhen. Delfter Porzellan und der Maler Johannes Vermeer sind die Themen, die sie anziehen. Manche von ihnen buchen auch eine Führung durch das Vermeer-Zentrum, um dem Künstler näher zu kommen, von dem man nur wenig weiß. Und landen dann bei Luc van Riet. Ich werde es einfach erzählen, was ich so üblich tue als eine Stadtführung. Hallo, mein Name ist Luc van Riet und ich bin seit 20 Jahren hier freiwilliger Stadtführer. Und in die 20 Jahre habe ich doch ziemlich viel Kenntnis aufgetan und auch vielleicht die Möglichkeit gehabt, um was ich weiß, zu übertragen an Zuhörer. Ich fange draußen an, um zu sehen, dass es auch draußen passiert ist. Nämlich dort, wo Sie die Sonnenschirm sehen, mit rot-weiß. An die Stelle ist Vermeer geboren. Ich sage auch die Stelle, das Haus ist nicht mehr da. Ich habe noch mehr Dinge sind nicht mehr da, aber gut. Er ist dort geboren und sein Vater war Künstler. Und Künstler damals, auf jeden Fall sein Vater, er konnte das Brot verdienen. Aber er schnitt Käse drauf, das war problematisch. Und er hat also entschlossen, ich werde auf dieser Stelle eine Herberge einrichten. Und das war kommerziell ziemlich gut. Das kann auch emotionell sein. Wenn ich Damen in meinen Gruppe had, mussten sie realisieren, dass der junge Vermeer in dieser Straße seine ersten Schritten gemacht hat. Er hat hier laufen gelernt. Und dann sehe ich ab und zu Tränen, zum Beispiel. Was rührt die Menschen so an Vermeer? An den Mädchen, die uns direkt anschauen, während sie Wein trinken und versteckte Liebesbotschaften aussenden. An einer Frau mit einer Waage in der Hand. An einem Geografen, der sich mit einem Zirkel in der Hand über eine Landkarte beugt. An einer jungen Dame mit Perlenhalsband. Weil es das erste Bild von ihm war, das ich hier im Atelier sah, prägte es sich mir stärker ein als alle anderen. Selbst als die, die ich im Entstehen sah, vom Untergrund bis zu den letzten Glanzlichtern. Eine Frau stand vor einem Tisch und schaute in einen Spiegel, der an der Wand hing, sodass man sie im Profil sah. Sie trug eine Ärmeljacke aus schwerer gelber Seide, besetzt mit Hermelin, und im Haar ein rotes Band, das ganz nach der Mode sternförmig zu 5 Schleifen gebunden war. Licht von einem Fenster fiel links auf ihr Gesicht und hob die Wölbung ihrer Stirn und ihrer Nase hervor. Sie legte sich gerade eine Perlenkette um den Hals und hielt die Bänder hoch, die Hände in der Luft. Sie ging ganz in ihrem Bild im Spiegel auf und schien gar nicht zu merken, dass jemand anderer sie ansah. Ruhe strahlt das Bild, junge Dame mit Perlenhalsband aus, Konzentration auf die junge Frau. Dabei hatte Vermeer zunächst noch eine Landkarte auf die kahle Wand hinter ihren Rücken gemalt. Doch dann störte Vermeer sie und er hat die Karte in seinem Delfter Atelier schlichtweg mit heller Farbe übermalt. Delft ist der Lebensmittelpunkt von Vermeer. Hier hat er gearbeitet und gelebt. Hermann Weyers, der Leiter des Vermeer-Zentrums Delft, sitzt für das Interview in einem kleinen Lagerraum, hinten, abseits des belebten Foyers. In der Kammer stapeln sich graue Kartons voller Kataloge, Postkarten, Serviertabletts mit Motiven von Vermeer, die vorne im gut sortierten Museumsshop verkauft werden. Das Geschäft mit Socken, Magneten, Tassen und Tüchern brummt. Besonders gut verkaufen sich Souvenirs mit dem Bild von dem Mädchen mit dem Perlenohrring. Als Schlüsselanhänger, Badeenden, Weihnachtskugeln füllt das Mädchen die Shops diverser Museen. Für den Direktor des Vermeer-Zentrums kann es nie genug sein. Aber ehrlich gesagt, wenn Sie mich fragen, ob ich das Bild mag, nein, ich mag es nicht besonders, weil ich es zu oft sehe. Vermeer hat so viele andere tolle Bilder gemalt, zum Beispiel das Mädchen mit dem roten Hut. Das ist mein Lieblingsbild. Oder brieflesendes Mädchen am offenen Fenster in Dresden. Diese Bilder gefallen mir besser. Um den Künstler Vermeer, den Maler, der mit 43 Jahren so früh stirbt, dessen Todesdatum nicht genau bekannt ist, der 14 bis 15 Kinder hat und der die Stadt Delft so gut wie nie verlässt, um diesen Mann ist ein wahrer Hype entstanden. Vielleicht, oder gerade weil so wenig von ihm bekannt ist, weil er auch deshalb von seinem Wiederentdecker Théophile Thoré die Sphinx von Delft genannt wurde. Beginnen wir mit seinem Namen. Johannes, von vielen auch Jan genannt, Vermeer. Bedeutet der Name vom Meer? We don't know. His father was called different, the Fox, and his father changed his name to Vermeer, not Van Meer, but Vermeer. Das wissen wir nicht. Sein Vater hieß ursprünglich anders, Fuchs. Er änderte dann seinen Namen zu Vermeer, nicht Van Meer, sondern Vermeer. In den Niederlanden gibt es viele Vermeers, Van Meers, Van der Meers. In Deutschland heißt Meer das Meer. Bei uns ist ein Meer ein See. Es gibt hier keinen See, nur das Meer. Aber das nannte man früher auch See, Sea, nicht Meer. Wir wissen es nicht. See, Sea, not Meer. It could also be from more. The English translation for Meer is more. But we don't know. Luc van Riet steht draußen vor dem Zentrum auf der Brücke über der kleinen Gracht. Auf dem Marktplatz hinter ihm ist gerade Markt. Käse, Wein, Tücher und Handyhüllen werden hier verkauft. Luc van Riet steht mit dem Rücken zum belebten Markt. Er zeigt auf eine nur wenige Meter entfernte Stelle in der Vondelsgracht, die eine besondere Bedeutung im Leben von Johannes Vermeer hat. Er ist dort geboren. Sein Vater war also Künstler und der hat auch entschieden, ich gehe auch mein Brot verdienen, Käse verdienen mit Herbergen. Und die Herbergen, die hat gut gelaufen, sehr gut gelaufen. Derartig, dass die umgezogen sind naar ein sehr großes Gebäude, was früher hier gestanden hat. Neben dem Gasthausbetrieb hat der Vater auch noch einen Kunsthandel. Die Gebäude, in denen Vermeer aufwuchs, arbeitete und seine Kinder großzog, existieren nicht mehr. Aber ähnliche Häuser mit spitzen Dächern aus rotem Backstein neben der Nieuwe Kerk mit ihrem mehr als 100 Meter hohen Turm geben noch einen guten Eindruck davon, wie es vor mehr als 350 Jahren hier war. Das goldene Zeitalter hat seine Spuren in Delft hinterlassen. Hier ging auch Johannes Vermeer entlang. Ähnlich wie es Riet in dem Roman von Tracy Chevalier tut. Ich überquerte die Brücke, die über die Gracht führte, und bog auf den Marktplatz ein, wo trotz der frühen Stunde viele Menschen unterwegs waren. Sie gingen in die Fleischhalle, um Fleisch zu kaufen, holten beim Bäcker Brot, trugen Holz zur Stadtwaage, um es dort wiegen zu lassen. Kinder machten Botengänge für ihre Eltern, Lehrjungen für ihre Meister, Dienstmägde für ihre Herrschaften. Pferde und Fuhrwerke klapperten über die Steine. Zu meiner Rechten lag das Rathaus mit seiner vergoldeten Fassade und den weißen Marmorgesichtern, die von den Schlusssteinen über den Fenstern herabschauten. Linker Hand stand die Nieuwe Kerk. No, it was not quite. The city of Delft was much smaller than nowadays, of course. But in the inner city, what we call now the inner city, then it was the whole city, we had about 20.000 to 25.000 people living. Es war nicht leise. Die Stadt war kleiner als heute, aber etwa 20.000 bis 25.000 Einwohner lebten im heutigen Altstadtbereich. Sie war belebt und es war vermutlich lauter als heute. Pferde, Kutschen, Menschen waren auf den Straßen. Es gab Märkte. Damals musste man laut rufen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Der Fischmarkt war nicht leise, der Geflügelmarkt, der Schafmarkt, alles war mitten in der Stadt. Und der Geruch war sicher ganz anders als heute. In den Niederlanden sagen wir, der reiche Stinkers, die reichen Stinker. I think the smell is totally different than the smell nowadays. We have a saying in Holland, in the Netherlands, the reiche Stinkers, those people who smell. The rich people were buried in the churches. Reiche Leute wurden in der Kirche begraben, arme draußen. Aber die Reichen begannen in der Kirche zu verwesen, sie rochen stark. Später, im 18., 19. Jahrhundert, wurden sie umgebettet. Damals roch man noch viel mehr als heute. They were removed to other places. You could smell a lot of more things than nowadays. Das Jahrhundert, in dem Vermeer lebt, gilt als das goldene Zeitalter. Die Niederlande sind eine bedeutende See- und Handelsmacht und erleben ihre kulturelle und wirtschaftliche Blütezeit. Maler wie Pieter de Hoogh und Karel Fabricius lassen sich in der Handelsmetropole Delft nieder. Über sie weiß man mehr als über den bekanntesten Maler jener Zeit, über Johannes Vermeer, die Sphinx von Delft. Über Vermeers Ausbildung ist nichts bekannt. Weder bei wem noch wo er lernte. Luc van Riet blickt von der kleinen Brücke auf ein großes rotes Haus gegenüber, dem Sitz des Vermeerzentrums. Bis 1870 stand hier das Haus der Lukas-Gilde. In der Gilde schlossen sich Töpfer, Glasmacher, Buchhändler und Maler zusammen. Vor knapp 20 Jahren wurde das Gebäude rekonstruiert, mit seinen schwarz-gelben Fensterläden, dem Giebel mit rundem Fenster und verschiedenen Wappen. Und was wir dann wissen, ist, dass Vermeer ist Mitglied geworden. Es ist auch eingeschrieben im Archiv hier, Datum. Aber er ist gleich eingeschrieben als Meistermaler. Und das ist sehr unüblich, denn normalerweise fängt man an in einer Lehrstelle, in einem Gilde. Und das war von mir niemals gewesen. Ich war sofort Meistermaler, ich war 23 Jahre alt. Also er sollte auch das doppelte Einschrittsgeld bezahlen. Das ist auch ein Beweis, dass er nicht hier ist ausgebildet. Aber man hat vergessen dazu zu schreiben, wo er ausgebildet ist. Und das weiß ich noch immer jetzt noch nicht. 6 Gulden muss Vermeer 1653 bezahlen. Das ist die Aufnahmegebühr für einen Maler aus Delft, der 6 Jahre als Knecht und Lehrling bei einem bedeutenden Maler gelernt und einen Großteil seiner Lehrzeit außerhalb Delfts verbracht hat. Nur wo und bei wem? Niemand hat es aufgeschrieben. Zur Zeit von Vermeer zieht es einige Künstler nach Delft. Pieter de Hoogh verlässt Rotterdam für Delft. Und Karel Fabricius, ein Schüler von Rembrandt, kommt aus Amsterdam in die lebendige Stadt. The city was one of the cities which were a partner of the VOC, the United Corporation of Traders, who went along all over the seas and to collect things from all over the world, from Indonesia, Japan, all other kinds of countries. Die Stadt war eine der Städte, die Teil der niederländischen Ostindien-Kompanie war, die über alle Meere fuhr und Dinge aus der ganzen Welt hierher brachte, aus Indonesien, Japan und aus anderen Ländern. Die Stadt war wichtig, weil der Handel hier sehr gut lief. Zum Beispiel entstand hier die Delfter Keramik. Ich denke, die Stadt Delft war damals größer als zum Beispiel Rotterdam oder Den Haag. Heute sind Rotterdam und Den Haag sehr große Städte. Aber damals war Den Haag kleiner als Delft und Rotterdam ebenfalls. But in those years, The Hague was a smaller city than Delft, and Rotterdam was also a smaller city. Das 17. Jahrhundert ist natürlich in Holland ein sehr kulturell hochstehendes. Es gibt im 17. Jahrhundert natürlich die Entwicklung der Naturwissenschaften in allen Bereichen. Also man fängt an, alles zu untersuchen und in ein System zu bringen und so weiter. Sodass also man Muscheln und Schnecken sammelt und verzeichnet und so weiter. Und man geht weiter über andere Dinge, die wie Kartografie und so. Alles wird entwickelt, alles ist sehr reich, wird gelehrt an den Universitäten und so weiter. Dass die Naturwissenschaften eine große Rolle spielen, steht also außer Zweifel. Und gerade auch in Delft oder in Leiden gab es eben Schulen und Akademien, an denen man eben das studieren konnte. Gregor Weber wohnt selbst in Leiden in einem originalen schmalen Haus aus dem 17. Jahrhundert mit alten Holzböden, steilen Treppen, Kunst an den Wänden und vielen Büchern in den Regalen. Im selben Jahr, in dem Vermeer in die Gilde eintritt, heiratet er auch. Katharina Bollnes. Vermutlich kennen sich die beiden seit ihrer Kindheit, da sie nah beieinander in der Nähe des Marktplatzes aufwachsen. Katharina stammt aus einer bedeutenden Patrizierfamilie. Ihre katholische Mutter hat sich von ihrem gewalttätigen Ehemann scheiden lassen, besitzt Ländereien und Bauernhöfe. Und darin lag das Problem. Katharinas Familie ist reich und katholisch. Die von Johannes Vermeer, ärmer, weniger bedeutend und dazu noch protestantisch. Um Katharina heiraten zu können, tritt Vermeer vermutlich zum Katholizismus über. Und das hatte damit zu tun, dass die Mutter, die war noch sehr fanatisch katholisch, die Schwiegermutter, und die hat gefördert, du sollst auch katholisch werden. Und er hat also die schwierige Wahl gemacht, aber er hat gewählt für die Liebe. Mit seiner Frau zieht Vermeer um. Wohin genau, ist wie so vieles unklar. In ein eigenes, kleineres Haus oder zu seiner Schwiegermutter in ihr großes Haus. Die Autorin Tracy Chevalier legt in ihrem Buch »Das Mädchen mit dem Perlenohrring« ihrer Protagonistin, der Magd Riet, in den Mund. Ich schaute an dem Haus empor. Es war zweifellos imposanter als unseres, aber nicht so imposant, wie ich befürchtet hatte. Zwei Stockwerke und darüber der Speicher. Es war ein Endhaus mit dem Molenport an einer Seite und deswegen war es etwas breiter und wirkte weniger beengt als die meisten anderen Häuser in Delft, die dicht aneinander gedrängt an den Grachten standen, sodass ihre Kamine und Giebeldächer sich im grünen Wasser spiegelten. Die Fenster im Erdgeschoss waren sehr hoch und im ersten Stock gab es drei dicht nebeneinander liegende Fenster und nicht nur zwei, wie bei den anderen Häusern der Straße. Jenseits des Kanals, direkt gegenüber dem Haus, ragte der Turm der Nieuwkerk auf. Ein seltsamer Anblick für eine katholische Familie, dachte ich. Eine Kirche, die sie nie betreten werden. Die Magd Riet in dem Buch ist Protestantin. Katholiken dürfen zu jener Zeit ihren Glauben nicht öffentlich ausüben, treffen sich in einer Geheimkirche, die 700 Mitglieder aufnehmen kann und von außen wie ein Wohnhaus aussieht. Sie wohnen in Delft in einem Viertel, das die Protestanten eher verächtlich Papistenecke nennen. Die Einheirat von Vermeer in eine katholische Familie ist ein weitreichender Schritt damals. Vermeer wohnte in Delft gleich neben einer versteckten Kirche der Jesuiten. Die Katholiken durften ja im calvinistischen Holland keine öffentlichen Kirchen bauen, mit Turm und nach außen sichtbaren Zeichen. Die Katholiken wurden wohl im Laufe des 17. Jahrhunderts mehr und mehr geduldet, durften eben Hauskirchen einrichten. Manchmal immer noch ein bisschen verfolgt, manchmal ging es besser, aber im Laufe des 17. Jahrhunderts verbessert sich die Lage. Das katholische Umfeld beeinflusst Vermeer gleich auf mehreren Ebenen, auch die räumliche und spirituelle Nähe zum Jesuitenorden. Die Jesuitenkirche, die in zwei Dachgeschossen zusammengelegt, gleich neben Vermeers Wohnhaus in Delft war, die war auch zugleich eine, wo Kinder zur Schule gehen konnten und so weiter. Vermeer hat ja, wie wir wissen, eine katholische Frau geheiratet, eine sehr katholische Familie eingeheiratet, die Schwiegermutter, mit der er zusammenlebte, die ganze Familie zusammenlebte, war selbst sehr jesuitenaffin. Da gibt es sogar Jesuiten in ihrer Familie. Das heißt, dass sie da gleich neben eingezogen sind, spricht auch schon Bände, dass er damit eine Beziehung hatte. Er nennt zwei seiner Söhne nach jesuitischen Heiligen, also Ignatius von Loyola ist der Gründer des Jesuitenordens. Und Vermeer nennt einen Sohn Ignatius. Das ist unglaublich eigentlich in einem Land, in einer Stadt, wo eben die offizielle Religion in der Stadt eben Calvinismus oder reformiert war. Der andere Sohn heißt Franziskus. Beide Male. Er muss also eine Beziehung mit denen gehabt haben. Er muss die gekannt haben. Er muss quasi jeden Sonntag da jetzt zur Kirche gegangen sein. Thank you. Vermeer malt im Schnitt 2 Bilder pro Jahr. Ob er einen Lehrling oder einen Gehilfen hatte, das weiß niemand. Vermeers erste Motive sind zunächst noch sehr religiös bzw. mythologisch. Er malt Christus im Haus von Maria und Martha, die heilige Praxedis, eine römische Märtyrerin, die mit Schwämmen das Blut von 3000 ermordeten Christen gesammelt und beigesetzt hat. Und ein Gemälde von Diana und ihren Nymphen, in dem die Göttin der Jagd auf einem Felsen sitzt und eine Nymphe ihre Füße wäscht. Entstanden sind diese Gemälde in dem Atelier in Delft. Obwohl der Raum so groß war, gab es nur wenig Möbel. Vor dem mittleren Fenster standen die Staffelei und der Stuhl. Vor dem Fenster in der rechten Ecke der Tisch. Außer dem Stuhl, auf den ich mich gestellt hatte, gab es noch einen zweiten, bespannt mit einfachem Leder, das mit Messingnägeln befestigt war. Die senkrechten Streben endeten oben in 2 geschnitzten Löwenköpfen. An der Wand hinter dem Stuhl und der Staffelei stand eine kleine Kommode. Die Schubladen waren geschlossen. Obenauf lagen saubere Paletten und daneben mehrere Pinsel und ein Messer mit einer rautenförmigen Klinge. Neben dem Schrank stand ein Tisch, auf dem sich Papiere, Bücher und Drucke stapelten. 2 weitere Löwenkopfstühle ergänzten das Mobiliar. Es war ein sehr ordentlicher Raum, ohne das übliche Durcheinander von Alltagsgegenständen. In den Bildern von Vermeer fällt auf, dass oft ähnliche Dinge vorkommen. Ein blaues Tuch, Krüge, Schalen, Briefe, Holzstühle mit Löwenköpfen. Alle Gegenstände sind sorgsam arrangiert. Ich staubte die Stühle ab, polierte die Messingnägel und die Löwenköpfe. Der Tisch war schon seit einiger Zeit nicht mehr richtig sauber gemacht worden. Jemand hatte um die Dinge herum Staub gewischt, aber um den Tisch richtig zu putzen, musste ich die Gegenstände, eine Puderquaste, eine Zinnschale, einen Brief, ein schwarzes Keramikgefäß, ein blaues, aufgebauschtes Tuch, das über die Kante hing, wegnehmen. Wie meine Mutter gesagt hatte, würde ich einen Weg finden müssen, die Dinge hochzuheben und sie dann genau so zurückzustellen, als wären sie nie berührt worden. Der Brief lag nahe der Tischkante. Wenn ich den Daumen an eine Seite des Papiers legte, den Zeigefinger an die andere und meine Hand mit dem kleinen Finger an der Tischkante abstützte, sollte ich den Brief wegnehmen, die Stelle abstauben und ihn wieder richtig zurücklegen können. Ich legte den Daumen und den Zeigefinger an die Kanten und holte tief Luft. Dann nahm ich den Brief weg, staubte und legte ihn schnell wieder an seinen Platz, alles in einer Bewegung. Ich weiß nicht, warum ich das Gefühl hatte, das ganz schnell machen zu müssen. Ich trat ein paar Schritte vom Tisch zurück. Der Brief schien am richtigen Platz zu liegen, aber beurteilen konnte nur er das. Mit Luc van Riet geht es hinein in das Vermeerzentrum. Über 4 Etagen wird hier vermittelt, was es über Vermeer zu wissen gibt. Über seine Zeit, seine Bilder, seine Arbeitsweise. Eine Treppe führt hoch in die 1. Etage. Auf einem Tisch, zum Teil unter Glasvitrinen, liegt eine Künstlerpalette mit Farben, stehen kleine Glasfläschchen mit Pigmenten oder liegen blaue Steine, Lapis Lazuli. Welche Farben haben die Wolken? Weiß natürlich, mein Herr. Er hob die Augenbrauen ein wenig. Wirklich? Ich schaute noch einmal. Und grau, vielleicht wird es schneien. Jetzt komm, Riet. Dir fällt bestimmt etwas Besseres ein. Denk an dein Gemüse. Mein Gemüse, mein Herr. Er machte eine kleine Kopfbewegung. Ich verärgerte ihn wieder. Mein Kinn spannte sich an. Denk dran, wie du das Weiß getrennt hast. Deine Rüben und Zwiebeln, sind sie dasselbe Weiß? Plötzlich begriff ich. Nein, die Rüben haben etwas Grün drin und die Zwiebeln gelb. Genau. Also, welche Farben siehst du jetzt in den Wolken? Ein bisschen blau, sagte ich, nachdem ich sie ein paar Minuten angeschaut hatte. Und etwas gelb. Und da ist ein bisschen grün. Ich war so aufgeregt, dass ich mit dem Finger auf sie deutete. Mein ganzes Leben hatte ich Wolken betrachtet. Aber in dem Augenblick kam es mir so vor, als würde ich sie zum ersten Mal sehen. Luc van Riet zeigt im Vermehrzentrum auf die Pigmente, auf die Glasfläschchen und erklärt, was es damit auf sich hat. In deutscher Sprache hat man Farbe für, was die Engländer sagen, Color, aber auch Farbe als Paste. In Holländisch haben wir das auch. We hebben kleur, we hebben verf. Also in Deutsch meine ich hier Farbe als eine Pasta, die man so streichen kann. Eine Farbe wird gemacht mit einem Bindemittel, Leinsaatöl und mit Farbstoffen. So sieht man hier ein paar Beispiele, verschiedene Farben. Farben, mit denen Vermeer seine eindrucksvollen Gemälde malte. Er öffnete die Schubladen des Schranks, der neben der Staffelei stand, und zeigte mir, welche Farben er verwahrte. Dabei nannte er ihre Namen. Viele Wörter hatte ich noch nie gehört. Ultramarin, Zinnober, Bleiglätte. Die braunen und gelben Erdfarben, das Beinschwarz und das Bleiweiß, wurden in kleinen irdenen Gefäßen aufbewahrt und mit Pergament abgedeckt, damit sie nicht austrockneten. Von den wertvolleren Farben, dem Blau, dem Rot und Gelb, wurden kleine Mengen in eine Schweinsblase gefüllt. In diese Blase wurde ein Loch gestanzt, damit er die Farbe herausdrücken konnte, und dann mit einem Nagel verstöpselt. Für Vermeer ist sehr interessant, das Lapis Lazuli oder Ultramarin. Wir haben hier ein Beispiel, ein Stück. Das war damals extrem teuer. Das ist aus Afghanistan und das war ja teurer wie Gold. Und man weiß, dass zum Beispiel der Michelangelo, wenn er also die Sixtiner Kapelle in Rom malte, hatte anfangs kein Lapis Lazuli, hatte billigeres Material gebracht, bis er seine erste Zahlung kriegte. Aber Vermeer had een rijke Schwiegermutter. Dat is een Vorteil. En hij had dat zeer frequent angewend. En wo bekam Vermeer seine Farben her? Hermann Weyers vom Vermeerzentrum. Maybe from the apotheker, but that's also something we don't know because. Vielleicht vom Apotheker, aber auch das wissen wir nicht. Zum Beispiel Lapislazuli. Heute kann man 1 Kilo Lapislazuli aus Afghanistan für etwa 25 Euro kaufen. Aber damals war es sehr teuer, weil es aus Afghanistan importiert werden musste. Wie er es bekam, wissen wir nicht. Wie er es bezahlte, wissen wir nicht. Aber er hat es benutzt. Ich schwemmte die Farben in Muscheln, die als flache Schalen dienten, manchmal bis zu 30 Mal. Um Kreide, Sand oder Kieskörnchen zu entfernen. Das machte viel Mühe und dauerte lange. Aber es war sehr befriedigend zu sehen, wie die Farbe mit jedem Mal sauberer wurde und allmählich dem entsprach, was es zum Malen brauchte. Die einzige Farbe, mit der ich nicht arbeiten durfte, war Ultramarin. Lapislazuli kostete sehr viel und es war schwierig, aus dem Stein ein reines Blau herzustellen. Deswegen macht er das selbst. Man sieht hier noch einen Ausschnitt aus dem Film The Girl with the Pearl Earring. This is the girl, das ist das Mädchen. Und in dem Film hilft sie, die Farbe zubereiten. Und davon hat man auch so eine Marmorplatte, um das alles so fein zu malen, eigentlich. Fein zu schleifen. Bald liebte ich es, die Stoffe zu zerstoßen, die er in der Apotheke besorgte. Bein, Bleiweiß, Krapp, Bleiglätte, um zu sehen, wie leuchtend und rein ich die Farben bekam. Je feiner ich sie malte, desto tiefer waren die Farben, stellte ich fest. Aus den groben, matten Körnchen Krapp wurde ein feines, leuchtend rotes Pulver und mit Leinöl angerührt ein funkelndes Rot. Es kam mir immer wie ein Wunder vor, wenn ich das machte. Tracy Chevalier beschreibt in ihrem Buch »Das Mädchen mit dem Perlenohrring« viele Details, erfindet Figuren, um das Leben von Vermeer zu veranschaulichen. Es ist fiktiv. Es ist 100% fiktiv. Die wissen es nicht. In diesem Film hat sie einen Verlobten, einen Freund, und ihres Metzger. Und er wird auch gespielt, dass er im Schlachthaus arbeitet. Aber gut, das ist die Freiheit, die man hat mit ihm. Das ist dann der Vermeer in diesem Film. Mark Luke van Riet, den Film mit Scarlett Johansson als Mark Riet, angeblich das Modell für das Mädchen mit dem Perlenohrring, und Colin Firth als Vermeer? Ja, etwas süß. Was ich sehr gut finde, ist eine sehr gute Beleuchtung. Das finde ich sehr gut. Aber ich bin nicht so, ja, das ist alles so süß. It's a lovely romance. And it has a lot of things in it. Es ist eine schöne Romanze. Und der Film enthält viele Dinge, besonders wenn man das Buch liest oder den Film sieht, durch die man viel über jene Zeit lernen kann. Wie wir glauben, wie diese Jahre waren. Und wie wir glauben, dass Vermeer gelebt hat. Aber wir wissen es nicht sicher. Wir wissen nicht einmal, wo sein Haus stand. Einige sagen, es war dieses Haus, andere sagen jenes Haus. Es gibt viele Spekulationen über Vermeer. Das ist eine davon. Seine religiösen und mythologischen Motive lässt Vermeer bald hinter sich, vorläufig. Wer an Vermeer denkt, denkt nicht an Christus oder Maria, sondern an Alltagsszenen im Licht. Helles Licht, das durch ein Fenster an der Seite einen Innenraum erleuchtet. Eine Küche, eine Schenke und eine Studierwerkstatt. Vermeer wirft einen schon fast intimen Blick auf alltägliche Szenen. Beobachtet, wie eine Magd Milch in eine Schüssel gießt, wie eine junge Frau einen Brief schreibt. Er leuchtet diese Szenen aus, wie es vor ihm kein anderer Maler tut. Zum Beispiel beim brieflesenden Mädchen am offenen Fenster, das er in den Jahren 1657-58 malt. Ein Mädchen, wir sehen es von der Seite, steht an einem geöffneten Fenster, hält einen Brief in den Händen. Während das Licht von links in den Raum hereinströmt und auf einen leuchtend gelb-grünen samtigen Vorhang fällt. Wie funktioniert das überhaupt mit dem Sehen? Was ist Licht überhaupt? Welche Wirkungen hat Licht und so weiter? Und wenn wir also sprechen von einem Künstler wie Vermeer, bei dem Licht eine solche Rolle spielt, und zwar ein Licht, was tatsächlich der Wirklichkeit entspricht und weniger ein Licht wie bei Rembrandt zum Beispiel, der ein mystisches Licht gebraucht, wo er auch wie ein Theaterregisseur mit inszenieren kann und dann nur punktuell das rausleuchtet und hier ein bisschen da und da wird alles verdunkelt, ist es bei Vermeer ein helles Licht, ein durchweg durch das ganze Bild waltendes Licht, was eben sehr viel natürlicher ausschaut. Das Vermeer-Zentrum stellt zwei Bilder exemplarisch gegenüber. Eine alte Frau, gemalt von Rembrandt, die sich über eine Lichtquelle beugt und die so dramatisch von unten angeleuchtet wird. Und daneben ein Bild von Vermeer, junge Frau mit Wasserkanne. Von links, vom geöffneten Fenster angeleuchtet, speziell von der linken Seite ausgeleuchtet, eine Frau an einem Tisch, die mit einer Feder einen Brief schreibt. Verschiedene Philosophien. Wir sehen zwei Gemälde hier. Wir sehen hier ein Gemälde von Rembrandt, Gemälde von Vermeer. Beide sind die Meister des Lichtes, aber man sieht hier eine ganz andere Philosophie. Hier bei Rembrandt hat nur eine Lichtquelle, ein Topflicht. Das existiert in der Zeit nicht. Damals hat man Sonnenschein, Öllicht und Kerzenlicht. Das war alles. Und das ist dann also ein Licht, das de Rembrandt hier fasziniert. Schwarze Hintergrund, ein Licht, een Frau, Kopf, Hände und die Feder dort. Und das ist dramatisch. Und in Fotografie, moderne Fotografie, hat man das auch klassifiziert als Low-Key-Fotografie. En Vermeer is een totaal andere Philosophie. Man sieht hier auch wieder die Explosion von Licht in das Raum von Vermeer. Und dann geht Vermeer eigentlich im ersten Eindruck etwas impressionistisch. Eindruck. Und zweitens sehr detailliert. Vermeer hat ein Auge für Details. Er malt die kleinen schwarzen Nägel in einer Wand. Er malt ihre Löcher, die sie auf der Wand hinterlassen haben. Er malt Spiegelungen auf Perlen und auf Krügen. Aber es ist das Licht, das für Vermeer eine besondere Bedeutung hat. Gregor Weber hat zum Thema ein Buch geschrieben. Johannes Vermeer, Faith, Light and Reflection. Wo hat Vermeer dann eben seine Lichtkenntnisse hergeholt? Da ist sehr viel drüber gerätselt worden, sehr viel nachgedacht worden. Und natürlich kommt immer wieder dieses Zauberwort dann der Camera Obscura auf. Denn die Effekte, die Vermeer zeigt, haben tatsächlich etwas von der Fotografie, so wie wir sie kennen, seit der Erfindung der Fotografie durch Anfang des 19. Jahrhunderts, durch die Daguerreotypie. In Vermeers Zeiten gab es aber keinen Fotoapparat, aber was es schon gab, war eben diese Camera Obscura. Das ist einfach seit der Antike schon bekannt. Der Effekt, wenn Sie ein ganzes Zimmer haben, machen alle Fenster dicht und machen nur in ein Fenster ein kleines Loch. Und bei grellem Licht, bei grellem Sonnenschein draußen, scheint dann durch dieses kleine Loch das Licht hinein. Und auf der gegenüberliegenden Wand oder einem Papier, was Sie im Raum hin und her schieben können, erscheint dann das, was draußen ist, spiegelverkehrt und auf dem Kopf. Für die Camera Obscura braucht es kein ganzes Zimmer wie in der Antike. Es reicht auch schon ein Kasten. Ein Kasten, in den die Magd Chit hineinschaut. Ich holte tief Luft und schaute von oben in den Kasten hinein. Auf dem Glas konnte ich die Andeutung der Szene in der Ecke erkennen. Als ich mir die Robe über den Kopf legte, wurde das Bild deutlicher. Der Tisch, die Stühle, der gelbe Vorhang in der Ecke, die Wand mit der Landkarte, das schwarze Gefäß, das auf dem Tisch leuchtete, die Zinnschale, die Puderquaste, der Brief. Das alles war vor meinen Augen da auf der ebenen Fläche. Ein Gemälde, das keines war. Vorsichtig legte ich einen Finger auf das Glas. Es war glatt und kalt, ohne einen Farbklecks. Ich schob die Robe zurück und das Bild wurde schwächer, obwohl es noch da war. Dann zog ich sie mir wieder über den Kopf. Das Licht verschwand und die funkelnden Farben kehrten zurück. Auf dem Glas waren sie noch leuchtender und bunter als dort in der Ecke. Im Vermeerzentrum ist eine Camera Obscura nachgebaut. Steigt man auf eine kleine Stufe, dann kann man durch diese Lochkamera auf den Delfter Marktplatz schauen. Auf den Platz, die Backsteinhäuser und auf ein Stück der Nieuwekerk. Luc van Riet weist bei seinen Führungen immer wieder auf den erstaunlichen Effekt hin. Um das Problem auch zu studieren, könnte man auch gebrauchen eine sogenannte Camera Obscura. Als wir hierauf stehen, können Sie auf die Matscheibe anschauen in zwei Dimensionen, was draußen in Wirklichkeit in drei Dimensionen passiert. Und mit dieser Technik kunt de Maler damals sehr sorgfältig studieren, wie man das Unterschied wiedergibt, aber besonders auch studieren, wie Licht und Schatten in zwei Dimensionen anders wiedergegeben wird als die Wirklichkeit in drei Dimensionen. Diese Übertragung ins Zweidimensionale hilft dem Künstler, seine Motive ganz exakt in Öl auf die Leinwand zu bringen. Dank der Camera Obscura. Aber wie kommt nun Vermeer dazu? Fragt Gregor Weber. Man hat geguckt, ob in Delft irgendwo Wissenschaftler tätig waren, die auch mit optischen Instrumenten hantiert haben. Dann wird immer wieder Antoni van Leeuwenhoek genannt, der ein Mikroskop entwickelt, womit er eben die Flöhe untersucht und so weiter und alles, die kleinsten Tierchen im Wasser entdeckt. Nur Antoni van Leeuwenhoek entwickelt das später, als Vermeer damit beginnt. Also da muss nicht unbedingt van Leeuwenhoek der Einflussgebende gewesen sein. Dann gibt es einen anderen, der hat ein Teleskop gehabt, also ein Fernrohr. Aber ein Fernrohr ist auch noch nicht in Camera Obscura. Also wir tasten da immer noch im Dunkeln. Allerdings, und das macht natürlich für mich die Geschichte dann sehr spannend, gibt es bei den Jesuiten, also ein katholischer Orden, auch ein sehr hohes Interesse an der Camera Obscura und auch an der Optik, sodass es im 17. Jahrhundert drei Jesuiten gibt, die über Optik Traktate schreiben. Einer davon ist ein Freund von Rubens in Antwerpen und Rubens macht die Illustrationen für dieses Optiktraktat von diesem Jesuiten. Die Frage ist, hat Vermeer über die Jesuiten vielleicht dann optische Dinge nahegebracht bekommen? Und davon gehe ich dann doch mittlerweile aus, denn Vermeer wohnte in Delft gleich neben einer versteckten Kirche der Jesuiten. Und wenn man das alles weiß, also rein praktisch, faktisch, das ist bekannt, also diese Beziehung, dann kann man den nächsten Schritt natürlich auch machen und sich überlegen, hat er dann auch von diesen optischen Lehren der Jesuiten etwas gewusst. Wir wissen auch, dass Jesuiten die Camera Obscura richtig aufgebaut haben als Raum, also wirklich einen verdunkelten Raum hatten mit einem Loch darin in den Fenster, sodass man das vorführen konnte, eben aus diesem besonderen Interesse daran. Es gibt einen Kunsttheoretiker, Samuel van Hoogstraten, das ist auch ein Maler, der auch mit Vermeer bekannt war. Vermeer hatte sogar zwei Bilder von ihm zu Hause. Samuel van Hoogstraten schreibt in seinem großen Traktat über die Malerei eben auch, dass er die Camera Obscura bei den Jesuiten kennengelernt hat, in Wien und in London und an anderen Orten. Der Blick des ersten Kapitels ging in die Tiefe der Geschichte. Ein Blick zurück. Es gibt aber auch noch einen Blick hinein. Ein Blick, der in die Gemälde hineingeht, in die unterschiedlichen Schichten eines Bildes. Was erzählen die Farben? Was verrät der Firnis? Was verrät Staub in dem Bild? Das verrät das zweite Kapitel der langen Nacht über Johannes Vermeer. Vielleicht hat Vermeer noch weitere Anregungen von den Jesuiten bekommen. Gregor Weber vermutet stark, dass Vermeer die Camera Obscura für seine Gemälde benutzte. Bei den Jesuiten spielt die Optik eben eine ganz besondere Rolle, weil sie so eine Art Spagat machen zwischen der naturwissenschaftlichen Untersuchung der Optik und der theologischen Deutung von Licht. Licht ist natürlich Gott, das steht mehrfach in der Bibel, Christus sagt, ich bin das Licht der Welt und so weiter und so weiter. Und wenn das Licht eben eine Gotteserfahrung ist und wir verstehen, wie das Licht wirkt und arbeitet, dann kann eben auch ein jesuitischer Prediger in der Kirche dem Gläubigen klar machen, wie alles durch das Licht durchwalkt wird und wie wir eben darin leben und wie wir durch Gottes Schöpfung und so weiter leben. Und tatsächlich gibt es in der jesuitischen religiösen Literatur sehr, sehr viel über die Camera Obscura zu lesen. Unter anderem auch in einer Predigt, die sonntags in einem bestimmten Sonntag gehalten werden musste. Wir wissen noch von weiteren Orten, wo die Jesuiten das tatsächlich richtig so als instruktives Mittel gebraucht haben, um die Gläubigen auf den richtigen Weg zu führen. Wenn das so stark ist und auch in der anderen religiösen Literatur der Jesuiten so oft vorkommt, ich habe mindestens 7-mal die Camera Obscura nun gefunden in ganz populären Büchern von Jesuiten aus dieser Zeit, dann kann ich mir nicht anders vorstellen, dass eben auch Vermeer sonntags die Predigt gehört hat und die Kinder in der Schule darüber informiert worden sind und vielleicht sogar auch ein verdunkeltes Zimmer bei den Jesuiten war, um diese Effekte eben kennenzulernen. Ging es Vermeer dann um die theologische Botschaft? Oder um die Wissenschaft und den künstlerischen Nutzen, den er daraus ziehen konnte? Darauf kann ich keine Antwort geben, denn natürlich ist Vermeer in erster Linie ein Maler. Nur wenn man bestimmte Bilder von ihm anschaut, dann merkt man, dass er dann doch auch bestimmte jesuitische Sinnbilder mit eingebracht hat. Er malt zum Beispiel eine große Allegorie des katholischen Glaubens. Muss man sich auch mal vorstellen, da so ein eigentlich reformiert aufgewachsener Künstler hat solcher einen Dreh bekommen, dass er ein solches Bild dann malt. Und in diesem großen Bild im Metropolitan Museum in New York sieht man eben eine Personifikation, also eine weibliche Figur, die ganz ergeben an das Plafond des Raumes schaut, als eben der katholische Glauben personifiziert. Aber was oben an der Decke hängt, da ist eine gläserne, spiegelnde Kugel. Und diese gläserne, spiegelnde Kugel schaut sie also an und darin sieht man Lichtreflexe vom Raum. Man sieht nicht genau den Raum, aber man sieht das, was aus den Fenstern an Licht da hineinscheint. Und genau diese spiegelnde Kugel ist ein populäres Symbol für den Glauben bei den Jesuiten. Da geht es um die Spiegelung, da geht es um das Licht, was dort reflektiert wird. Denn diese Kugel, die ist ja eigentlich messbar klein, 30 Zentimeter groß oder wie groß auch immer, aber sie kann das ganze Universum spiegeln. Die Spiegelung des Universums. Aber auch als Gleichnis für den menschlichen Geist, erklärt Gregor Weber weiter, der den religiösen Glauben aufnimmt. Die Allegorie des katholischen Glaubens entstand in Vermeers letzten Lebensjahren. Zum Ende seines Schaffens bezieht sich der Künstler doch wieder auf die Religion, wie zu Beginn seiner Karriere. Er griff wieder nach der Flasche und goss vorsichtig ein paar Tropfen Öl in die Muschel. Dann begann er, das Öl und das Bleiweiß mit seinem Palettenmesser zu vermischen, bis die Masse mich an Butter erinnerte, wenn sie zu lange in einer warmen Küche stand. Ich war wie verzaubert von der Bewegung des silbernen Messers in der sahneweißen Farbe. Es gibt einen Unterschied zwischen der katholischen und protestantischen Einstellung zur Malerei, erklärte er, ohne mit dem Mischen innezuhalten. Aber er ist nicht so groß, wie du vielleicht glaubst. Bilder können für Katholiken eine spirituelle Rolle spielen. Aber vergiss nicht, dass die Protestanten Gott überall sehen. In allen Dingen. Wenn sie alltägliche Dinge malen, Tische und Stühle, Schalen und Krüge, Soldaten und Mägde, preisen sie dann nicht auch die Schöpfung Gottes? Ich wünschte, meine Mutter könnte ihn hören. Er würde selbst sie überzeugen. Glaube, Liebe. Die Gemälde von Vermeer stecken voller Botschaften. Manche der Codes sind heute noch lesbar, wenn man sie noch zu entschlüsseln weiß. Instrumente, Kelche, Landkarten geben Hinweise. Manche Codes treten erst später zutage, weil sie übermalt wurden. Dabei kann ihre Entdeckung die Interpretation eines Motives völlig verändern. Wie bei dem Bild »Brieflesendes Mädchen am Fenster«. Ein Mädchen steht, wie der Titel des Bildes es schon vermuten lässt, an einem geöffneten Fenster. Licht fällt durch die linke Seite herein, auf das Mädchen, auf das Papier, das das Mädchen in den Händen hält. Was steht auf dem Papier? Eine banale Notiz oder viel, viel mehr? In Dresden in der Gemäldegalerie hat diese Frage zwei Menschen besonders beschäftigt. Ich bin Christoph Schölzel. Ich bin Gemälderestaurator hier am Haus seit 1989 und leite zurzeit die Gemälderestaurierungswerkstatt und habe mich in meiner langen Praxis mit vielen Gemälden beschäftigt, als Restaurator, aber auch als Forscher für historische Maltechniken und als Forscher sozusagen auch für die Restaurantsgeschichte. Ich bin Uta Neithardt, ich bin die Oberkonservatorin für die niederländische Malerei. Also ich betreue wissenschaftlich quasi alle Gemälde der Galerie, die holländisch, flämisch oder altniederländisch sind. Ich bin seit vielen Jahren hier in der Gemäldegalerie tätig und habe einige Ausstellungen bereits gemacht, unter anderem eben auch die Vermeer-Ausstellung von 2021. Ein Besuch bei den beiden und bei dem brieflesenden Mädchen erzählt eine erstaunliche Geschichte. Über breite Treppen hinauf, durch lange Säle, deren hohe Wände gefüllt sind mit Bildern, führt der Weg an interessierten Besuchern vorbei durch die Dresdner Gemäldegalerie. Wir gehen mal hier lang, da sehen wir nämlich gleich noch den ersten Vermeer. Mhm. Das sind erstmal die Vlaam, Rubens van Dijk, das ist die Kupplerin, unser frühes Vermeerwerk. Die sind beide unter August III. Gekauft worden, also in den 1740er Jahren. August der Starke und August III. Haben ja bekanntlich eine unglaublich wertvolle, großartige Gemäldesammlung zusammengetragen in ganz Europa. Die wollten einfach mit den europäischen Fürsten gleichziehen und wollten eine Kunstsammlung haben, die mit den Fürsten in Frankreich, Spanien, England gleichgestellt ist. Und sie hatten ihre Agenten und Diplomaten, die in ganz Europa Gemälde suchten. Und besonders gut war es natürlich immer, wenn sie so ganze Sammlungen erwerben konnten. Also man hat schon auf Qualität sehr geachtet. Aber im Fall der Briefleserin ist ja die Erwerbung wirklich witzig, weil die Briefleserin ist ja quasi als Rabattstück außerhalb des Vertrages zu uns gekommen. Und dann stehen wir vor dem Rabattstück. Das Bild darf in einem kleinen Kabinett allein eine ganze Wand ausfüllen. Und scheint zu leuchten. An den Wänden links und rechts hängen Bilder von anderen niederländischen Malern, die viel dunkler sind. Ein Geiger am Fenster, eine alte Frau mit Holzkanne, ein Offizier. Der Blick fällt deshalb sofort auf das brieflesende Mädchen am offenen Fenster. Das Mädchen steht vor einer Wand, an dem ein Bild hängt. Ein Bild von einem Liebesgott. Einem kleinen, nackten, drallen Jungen mit blondem Rundhaarschnitt und einem Bogen in der Hand. Was heute nicht mehr zu sehen ist, das Gemälde kam in einer anderen Version in die Gemäldesammlung. Im 18. Jahrhundert und noch bis zum 21. Jahrhundert sah es so aus. Das Mädchen steht, wie bekannt, am Fenster. Allerdings nicht vor einem Liebesgott, sondern vor einer hellen Wand, einer großen, kahlen Fläche. Das Bild wirkt viel ruhiger, fast asketisch. So kam es einst nach Dresden in die Sammlung. In den 1970ern brachte dann eine Röntgenuntersuchung die Überraschung. Die helle Fläche im Hintergrund war nicht immer hell und kahl. Unter der hellen Bemalung steckt ein anderes Motiv, das übermalt wurde. Uta Neithardt. Als wir vor der Abnahme der Übermalung nur das Röntgenbild kannten, das von 1979 stammt, wussten wir schon, da ist ein Cupido zu sehen, aber wir wussten nicht die Details, weil im Röntgenbild sieht man ja nur so eine Ahnung dessen, was da vielleicht dargestellt gewesen sein könnte. Nach der Freilegung des Cupidos sind wir ja wirklich sehr überrascht worden dadurch, dass Herr Schölze feststellte, da findet sich noch eine Maske und da findet sich sogar noch eine zweite Maske. Klar war zu dem Zeitpunkt allerdings, wer den Cupido, den Liebesgott und die Masken übermalt hat. War es Vermeer? Hat er die Übermalung selbst so gewollt, weil ihm der Liebesgott nicht mehr gefiel? Oder hat später eine völlig andere Person entschieden, den Cupido zu übermalen? Für das Team in Dresden waren das wichtige Fragen. Denn hat Vermeer das Motiv übermalt, dann belässt man das Bild so, wie es ist. Hat eine dritte Person es übermalt, dann wäre es doch im Interesse Vermeers, die Übermalung abzutragen. Also wir haben uns schon sehr intensiv um Beweise dafür bemüht, um zu sagen, ist diese Übermalung des Hintergrund-Cupido-Bildes von Vermeer oder ist sie nicht von Vermeer? Das ist natürlich die entscheidende Frage. Was unterscheidet das Gemälde in seinem alten Zustand von seinem jetzigen, also von dem Zustand, von dem wir glauben, dass es ungefähr in dieser Art Vermeers Atelier verlassen hat? Die entscheidende Frage dahinter war natürlich, wann ist der Cupido gemalt worden und dann natürlich auch von wem? Von Vermeer? Bei der Suche nach einer Antwort half tatsächlich eine Schmutzschicht. Christoph Schölzel grub sich quasi dafür ganz vorsichtig in die Tiefe des Bildes, in seine verschiedenen Schichten. Grundierung, Hauptfarben, Firnis und Schmutz. Der Restaurator nahm zwei winzige Proben. Und in diesen zwei Proben konnte festgestellt werden, dass auf einer Malerei, die es mal gegeben hatte, ein Firnis lag, dass auf diesem Firnis eine ganz dünne Schmutzschicht lag, auf der Schmutzschicht nochmal eine Firnisschicht lag und darauf war sozusagen die Übermalungsfarbe in dicker Schicht aufgemalt und ganz oben ein Schlussfirnis. Und diese zwei Probenergebnisse waren dann ausschlaggebend, dass wir in einer international besetzten Expertenkommission das sehr genau diskutiert haben und schließlich auch durch das Vorhandensein dieser Schmutzschicht zu der Meinung gekommen sind, dass die Übermalung des Hintergrundbildes nach dem Tod von Vermeer oder zumindest nach der Entstehung dieses Gemäldes ausgeführt worden ist. Johannes Vermeer hat diesen Cupido also gemalt und anschließend mit einer Firnisschicht als Schutz vor Dreck versiegelt. Und auf eben dieser Schicht lag der Schmutz. Schmutz aus Kaminen, die im 17. Jahrhundert die Räume heizten, und Schmutz aus Staub, die sich auf das Bild legten. Also hier war ich natürlich schon sehr erschrocken bei dem Bild. Ansonsten kennen wir solche Situationen bei früheren Restaurierungen. Und so ist immer mal in Gemälden auch in größerem Stil retuschiert worden. Das sage ich jetzt in Anführungsstrichen. Das heißt, es wurde übermalt. Aber hier war natürlich dramatisch, dass wir uns vor der Frage fanden, kann diese Übermalung abgenommen werden? Ist das überhaupt praktisch möglich? Und wenn es nicht möglich gewesen wäre, wie hätten wir mit einer so großen Übermalung in diesem Bild, das sind, glaube ich, 20% des Gemäldes, wie wären wir damit umgegangen? Das ist ja in diesem Fall auch unser Bestreben gewesen, das Gemälde in einen Zustand zu versetzen, so wie Vermeer es haben wollte. Er hat ja in dem Bild selbst eine ganze Reihe von umfangreichen Korrekturen vorgenommen, Übermalungen vorgenommen, die er selbst so entschieden hat und ausgeführt hat. Und die Übermalung des Cupidos im Hintergrund des Gemäldes ist ja nicht von ihm gewesen. Deswegen ist diese Entscheidung gefallen, diese Übermalung abzunehmen. Und wir haben nun ein Bild vor Augen, so wie er es am Ende eines langen Experimentierprozesses sehen wollte. So war das Ergebnis seines langen Ringens um diese Komposition. Doch wie trägt man eine Übermalung ab, die fast ein Viertel des Gemäldes ausmacht? Und in welchem Zustand befindet sich der Cupido, der Liebesgott, unter der Übermalung? Und wieder gräbt sich Christoph Schölzel in das Bild hinein, in einem Suchgraben. Und so musste bei diesem Suchgraben, wie ich immer sage, die Frage geklärt werden, ist es praktisch überhaupt möglich, dass man diese Übermalung, die ja nun auch schon Jahrhunderte auf dem Bild drauf war, dass man sie entfernt, dass man sie ablöst oder abkratzt. Dann galt es, die Frage zu klären, befindet sich unter dieser Übermalung ein vollendetes Bild? Es hätte ja ein Grund für diese Übermalung sein können, dass dieser Bereich des Gemäldes unvollendet war und dass man sich deshalb entschieden hat, diesen Bereich zu übermalen. Und die dritte Frage war, wie ist der Erhaltungszustand der Partie unter der Übermalung? Auch das hätte ein triftiger Grund für eine solche Übermalung sein können, wenn das ja schlecht erhalten wäre. Das sahen wir natürlich in der Röntgenaufnahme schon, dass wir da keine gravierenden Schäden vorfinden. Aber es gibt auch so Schäden, wo die obersten Farbschichten angekratzt sind. Wir sprechen von Verputzungen. Und solche Sachen sieht man in der Röntgenaufnahme in der Regel nicht. Also auch das war spannend zu klären durch diesen Suchgraben. Und wenn jetzt das Ergebnis negativ ausgefallen wäre, hätte er den Suchgraben wieder geschlossen und alles beim Alten gelassen? Ja, dann hätte ich den wieder geschlossen, genau. Das haben wir auch schon hin und wieder bei Restaurierung erlebt, dass man eine Sache mal öffnet. Wir sagen, dass wir Fenster da anbringen und dass wir diese Fenster auch wieder schließen, weil wir entscheiden, dass wir doch diese Restaurierung nicht durchführen und eine solche Abnahme nicht durchführen. Das gibt es, ja. Also begann der Restaurator, die große helle Fläche abzutragen. Mit dem Ziel, den Cupido freizulegen. Mit viel Geduld. Es waren viele Stunden und da half mir eigentlich in dem Sinne mal ein bisschen positiv die Corona-Zeit, weil die Kollegen sozusagen nach Hause geschickt worden waren und ich hatte eine Präsenz in der Werkstatt in dieser Zeit und konnte in aller Ruhe viele, viele Stunden diese Arbeit ausführen. Ohne Störung. Das hat bestimmt ein halbes Jahr gedauert. Die ganze Restaurierung ging von 2017 bis 2021. Allerdings habe ich während dieser Restaurierung ganze Monate auch ganz andere Arbeiten gemacht. Hier hatten wir uns, oder hatte ich mich ja entschieden, mit einem ganz kleinen Skalpell, einem Augenskalpell sozusagen aus der Augenchirurgie zu arbeiten unter sehr hoher Mikroskopvergrößerung bei entsprechendem Licht. Das war eigentlich die beste Methode, um hier Millimeter für Millimeter diese Übermalungsschicht abzutragen und möglichst nicht die Firnisschicht darunter zu verletzen. Da braucht man schon Geduld und das ist auch eine hohe Konzentrationsfrage. Das heißt, 8 Stunden am Tag habe ich das nicht gemacht. Das wäre zu anstrengend gewesen, aber ja, 5 Stunden schafft man das schon. An guten Tagen, wenn es gut ging, das war in dem Bereich des Hintergrundbildes nicht immer ganz gleichmäßig, habe ich ungefähr 1 Quadratzentimeter geschafft. Dann im Zuge der Restaurierung wurde es natürlich immer klarer, dieser Cupido im Hintergrund wird einen großen Teil der Bildfläche einnehmen und diese vorher so schöne, gerühmte Ruhe und dieses ikonenhafte, kontemplative, das diesen stillen Hintergrund ausgemacht hat, der wird dann nicht mehr da sein. Nachdem sie die Farbschicht, die auf dem Cupido im Hintergrund lag, abgetragen hatten, beugten sich die Restauratoren noch einmal über das brieflesende Mädchen am offenen Fenster. Das Bild war mit einer Firnisschicht überdeckt, die im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte nachgedunkelt war. Auf einer Fläche von rund 80 mal 60 Zentimeter lösten sie Schritt für Schritt diese Firnisschicht ab. Mit beachtlichem Erfolg. Das hatte also einen ganz starken Gelbschleier. Und schon bei der vorherigen Restaurierung der Kupplerin von Vermeer haben wir das schon erlebt, wie die wirkliche Farbigkeit von Vermeer plötzlich unter diesem gelben Firnis oder Firnisschichten, kann man sogar sagen, wieder hervorkam und wie diese Brillanz der Malerei dieses Künstlers dann wieder hervortritt. Das ist auch bei dem Brieflesenmädchen eine richtige Entdeckung gewesen. Beispielsweise das Weiß hinter der Schulter des Mädchens war ein Beige-Ton und ist jetzt ein richtiger Weißton. Oder auch dieses Fenstergewände mit diesen ganz differenzierten Weißtönen, das waren beige Farben, bräunliche Farben, das ist erst wieder so hervorgetreten. Und die hohe Differenzierung innerhalb des Bildes zwischen Licht- und Schattenseiten, die bei Vermeer sehr typisch ist und in diesem Bild aber auch vielfach ausgespielt wird. Wir haben immer Lichtseiten gegen Schattenseiten gesetzt, nicht nur in der Figur des Mädchens. Das wird eigentlich erst nach der Firnisabnahme wieder so brillant und so plastisch auch deutlich. Die Arbeit der Restauratoren hatte weitreichende Auswirkungen. Leuchtende Farben und ein kleiner Liebesgott prominent in den Hintergrund gesetzt. Das brieflesende Mädchen am offenen Fenster veränderte sich komplett. Ja, es ändert sich eigentlich alles. Denn zuvor haben wir ein Mädchen gesehen, das in einer Raumecke steht. Ein Raum, der wunderschön reich ausgestattet ist mit einem spanischen Stuhl, mit einem wunderbaren Teppich, der auf einem Tisch aufgebauscht liegt. Daneben ein chinesischer Porzellanteller mit Früchten. Und rechts ein Vorhang, der die ganze Szene fast so zu einem Drittel verdeckt. Diese ganze Szene mit dem Mädchen vor einer ganz kahlen, grauen Wand. Das ist das, was wir gesehen haben. Und so haben die Leute das Bild auch geliebt. Und es ist auch so eigentlich ikonisch geworden, muss man sagen. Und jetzt ist diese gewisse Ruhe im Hintergrund dahin. So könnte man es mit einem gewissen Bedauern äußern. Aber wenn ich es positiv äußere, dann kann ich feststellen, der ganze Hintergrund ist jetzt belebt und dominiert von einem großen Bild im Bild, das einen Cupido zeigt, also einen kleinen Liebesgott, der einen Bogen in der Hand hält, Pfeile liegen am Boden. Und dieser Liebesgott hat in dem Bild quasi genau die gleiche Größe wie das Mädchen, jedenfalls der Teil des Mädchens, das von ihm sichtbar ist, denn es steht ja hinter dem Tisch. Also der Liebesgott dominiert nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Größe her das Bild und von der Verteilung der Flächen im Bild. Das Mädchen hat einen Zettel in der Hand, von dem wir bisher nicht wirklich wissen konnten, was auf diesem Zettel steht. Man kann da jetzt nichts lesen, es ist nicht zu erkennen. Und böse Stimmen hätten früher auch sagen können, es war der Einkaufszettel. Nun wissen wir, das ist ein Liebesbrief. In einer Sonderausstellung präsentierte die Gemäldesammlung das neue alte Bild, legte Schritt für Schritt seine Veränderung offen und zeigte am Schluss des Rundgangs das, in Anführungszeichen, neue Gemälde. Nicht alle Besucher und Besucherinnen waren von dem Ergebnis angetan, erinnert sich Uta Neithardt. Die Besuchenden, die diesen Vorlauf nicht hatten, waren teilweise schon erstmal, sagen wir mal, verwundert, befremdet, manche auch enttäuscht, weil sie dieses Bild in seinem Vorzustand mochten und es so verinnerlicht hatten. Deswegen sagte ich auch vorhin, es ist wie eine Ikone geworden, eine Bildikone. Und von einer solchen kann man sich schwer verabschieden, auch emotional irgendwie schwer verabschieden. Dazu kommt noch, dass das Dresdner Publikum ja ein wirklich über Generationen begeistertes Museumspublikum ist. Also die Freude an diesem Bild im vorherigen Zustand hatte sich quasi von den Großmüttern über die Mütter auf die Töchter und Söhne vererbt, kann man so sagen. Und es gab viele Besuchende, die mir erzählt haben, ja, das Bild hing bei meiner Großmutter über dem Sofa und es sah ja aber immer ganz anders aus und ich fand es viel schöner. Thank you. Ein Bild erzählt Geschichten. Nicht nur die, die auf den ersten Blick zu erkennen sind, sondern auch die, die in der Tiefe des Bildes liegen, in seinen unterschiedlichen Schichten. Der Restaurator Christoph Schölzel hat im Laufe seiner langen Arbeitsjahre einen besonderen Blick entwickelt, wenn er Museen besucht und Bilder betrachtet. Ich ertappe mich schon in verschiedenen Museen, dass ich so eine schräge Betrachterposition einnehme. Da sieht man zum Beispiel die Oberflächen besser. Ob da ein Krakelee ist, dann interessiert mich manchmal, ist das ein Holztafelbild oder ist das ein Leinwandbild oder vielleicht auf Kupfer gemalt. Und ich weiß natürlich aus meiner Arbeit, aber überhaupt auch aus Gesprächen und allem, wie sich Gemälde verändern können, wie sich Kunst verändern kann infolge von Restaurierungen. Also ein berühmtes Beispiel, was ja die ganze Welt bewegt hat, ist die Reinigung der Sixtinischen Decke von Michelangelo, wo auch teilweise die Kunstgeschichte sogar umgeschrieben werden musste, weil sich manche Kunsthistoriker, die über dieses Bild geschrieben hatten, nicht vorstellen konnten, in welcher grellen Farbigkeit der Künstler in der Renaissance eine solche Decke gemalt hat und wie sich dann über die Jahrhunderte die Schmutzschichten abgelagert haben und die Farben gedämpft haben und eine ganz andere Farbigkeit entstanden war, bis das wieder entfernt wurde. Und diesen Effekt überlege ich mir natürlich immer wieder, wenn ich durch Sammlungen gehe, wie könnte eigentlich die Mona Lisa aussehen, wenn man diese Firnisschichten entfernen würde? Was käme da eigentlich zum Vorschein? Auch Künstler erkennen beim Malprozess, dass nicht alles gelungen ist, was sie da auf die Leinwand auftragen und übermalen, was ihnen nicht gefällt. Auch Vermeer hat das getan. Zum Beispiel in dem Bild Das Milchmädchen. Ein Mädchen, das aus einem Tonkrug Milch in eine Schüssel schüttet. Hermann Weyers vom Vermeerzentrum Delft. She's very concentrated, but do we know what she's making? Sie ist sehr konzentriert, aber wissen wir, was sie da macht? Wir denken, sie bereitet etwas wie Brot zu. Es liegen verschiedene Brote um sie herum. In den Niederlanden glauben wir, dass sie eine Art Brotpudding macht, aber wir wissen es nicht genau. Sie macht jedenfalls etwas, das wir nicht sehen können. Und Vermeer hat das Bild später teilweise übermalt. An der Wand war ursprünglich mehr zu sehen, zum Beispiel Krüge, die an einem Regal hängen. Ihre Kleidung verrät, dass sie eine Magd ist, eine Haushaltskraft, keine Dame. Aber wir wissen nicht, wer sie ist. Tracy Chevalier behauptet in ihrem Buch, sie wisse es und gibt ihr den Namen Reed. We don't know who she is. Tracy Chevalier says in her book, she knows who it is and she gives her a name, Reed. Ich finde, es ist ein wunderbares Gemälde. Deshalb konzentriere ich mich auf solche Dinge und nicht auf all die Fragen, die man sich dazu stellen könnte. Ich liebe das Bild einfach. I'm just loving the painting. Die meisten Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen gehen davon aus, dass Vermeer die Kamera Obscura benutzte, um so seine Motive so exakt auf die Leinwand zu bekommen. Ein weiteres Hilfsmittel, um seine Inhalte so genau wie möglich darzustellen, ist der Fluchtpunkt. Luc van Riet im Vermeerzentrum in Delft weist auf eine Besonderheit auf einem Gemälde von Vermeer hin. In dem Bild »Der Soldat und das lachende Mädchen« sitzen sich zwei Menschen an einem Tisch gegenüber. Das Mädchen im Hintergrund mit erröteten Wangen lächelt den Soldaten an, von dem man nur den Rücken mit rotem Mantel und den ausladenden Hut sieht. und seine Größe. Denn im Verhältnis zum Raum und zu dem Mädchen ist der Mann viel zu groß geraten. Er müsse ein Riese sein, so Luc van Riet. Dabei wollte Vermeer eigentlich einen Trick nutzen, um die räumlichen Verhältnisse darzustellen. Aber in der Renaissance hat man allmählich Dinge gefunden, Tricks gefunden, um in zwei Dimensionen eine Tiefe zu suggerieren. Und dann ist hier, das mit der französischen Name Repoussoir, man pusht, man drückt nach vorne größer und nach hinten kleiner, damit die Verhältnisse den Eindruck wirken von Tiefe. Das hat de Vermeer hier schwer übertrieben. Die Mann ist viel zu groß, die Frau viel zu klein. Aber Effekt ist da. Und de Vermeer war hier noch sehr jung, wenn er dieses gemalt hat. Ein Fehler war das aber nicht, den Soldaten so groß zu malen. So erklärt es Gregor Weber in einem Katalogtext zur großen Amsterdamer Sonderausstellung. Der Betrachter, die Betrachterin sollten das Bild aus kurzer Distanz anschauen. Aber jeder von uns hat diesen Effekt in der Fotografie oder vor dem Spiegel erfahren. Bei kurzer Betrachterdistanz erscheinen die Dinge im Vordergrund viel größer als aus größerer Entfernung. Hätte Vermeer eine größere Distanz berechnet, würden sich die Größen beider Figuren einander angleichen. Aber nur so konnte Vermeer erreichen, dass der Betrachter sich der Figurenszene ganz nah fühlt und damit sehr direkt Teil des Geschehens wird. Schon in dem Bild »Der Soldat und das lachende Mädchen« nutzt Vermeer das Prinzip des Fluchtpunktes. Dafür stößt er eine Nadel genau zwischen Mädchen und Soldat in die Leinwand und zieht Linien, die sich an einem bestimmten Punkt in dem Bild treffen. Vermeer schreckte also nicht davor zurück, dafür die Leinwand zu beschädigen. Luc van Riet. Und dieses Gemälde, das Original, hat man hier ein Loch gefunden, Pinhole, und zugemacht. Und das spricht an, was auch Maler heutzutage noch immer tun. Ein Nadel reinstecken, ein Draht dran machen, die Draht mit schwarze Kohle oder mit weiße Kalk einstecken. Dann kann man so am vorne die richtige Perspektivlinie machen. Und das erste Gemälde, waarover Vermeer das getan hat, ist diese. Und nachher haben wir noch in Gemälde, die danach entstanden sind, haben wir noch 23 Löcher gefunden. Also er hat es gelernt, jedenfalls. Löcher in den Bildern erzählen etwas vom Entstehungsprozess der Gemälde. In den Bildern selber erzählt Vermeer Geschichten. Er deutet Inhalte an, indem er besondere Embleme, Symbole in die Motive einbaut. Den Liebesgott zum Beispiel, aber auch andere Gegenstände. Dann kann man sagen, ja, Weinkrug, aber Wein war hier nicht so ganz üblich. Ist mehr Bier, wir sind mehr im Bierland. Aber Wein musste importiert werden, war teuer. Aber Wein war ein spezielles Getränk, was man in Beziehung kann bringen mit besonderen Gelegenheiten. Und in diesem Fall ist die Krug ein Symbol für Liebe, Erotik und Sexualität. Und das braucht Vermeer sehr frequent in seine Gemälde. Vermeer nutzt auch Musikinstrumente. Bei dem Bild das Konzert zum Beispiel mit einem Mann im Zentrum. Von ihm ist nur der Rücken sichtbar, das lange dunkle Haar fällt auf die Schulter. Eine Frau steht rechts von ihm und singt. Eine andere, links, spielt auf einem Tasteninstrument. Soweit ganz gewöhnlich. Doch im Vordergrund des Bildes liegt ein Musikinstrument auf dem Boden, nachlässig abgelegt. Man sieht da eine Cello liegen. Das ist nicht so ganz nett. Wir sind sehr nette Leute in Holland und das tut man normalerweise nicht. Aber das hat hier ein besonderes Ziel. Es liegt dort, es ist auch kein Cello. Es hat damals den Namen Viola da Gamba. Das klingt auch viel romantischer, kann man auch so sagen. Und die Viola da Gamba war damals für Leute ein Symbol für gute Beziehung zwischen Mann und Frau. Und immer wieder dabei auf den Bildern braune Teppiche, die aber nicht auf dem Boden liegen, sondern auf Tischen. Auch wieder ein künstlerisches Mittel bei Vermeer, das auf einer niederländischen Tradition beruht. Das ist auch eine traditionelle holländische Gewöhnlichkeit. In meiner jungen Zeit haben wir noch so viele braune Cafés gehabt und da liegt ein Teppich am Tisch. Bei meiner Mutter war das auch. Und dann kann man sagen, warum ist das? Na, wenn das Teppich auf der Erde, auf dem Boden liegt, wird es schmutzig, aber auf Tisch nicht so schnell. Gut, aber Sie sehen das hier auch so. Aber hier hat es auch typisch einen Repoussoir-Effekt. Diese große Teppich ist etwas van de voorgrond, was das andere wegdrückt. Dat is die tiefe Erfahrung. Absoluter Liebling vieler Besucher des Vermeerzentrums ist das Bild das Mädchen mit dem Perlenohrring oder das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge. Das Original aus den Jahren 1664 bis 1667 hängt in Den Haag im Mauritshuis. Eine Kopie davon in Delft im Vermeerzentrum. Er rückte einen Stuhl in die Nähe der Staffelei. Und ich setzte mich darauf, das Gesicht zum mittleren Fenster gewandt. Ich wusste, dass das mein Platz sein würde. Er würde die Pose finden, die er mich vor einem Monat hatte einnehmen lassen, als er beschloss, mich zu malen. »Schau zum Fenster hinaus«, sagte er. Ich sah in den grauen Wintertag und erinnerte mich daran, wie ich anstelle der Bäckerstochter Modell gestanden hatte. Ich versuchte, auf nichts zu sehen, meine Gedanken zu beruhigen. Das fiel mir schwer, weil ich an ihn dachte und dass ich vor ihm saß. Die Glocke der Nur Kerk schlug zweimal. Jetzt dreh den Kopf langsam zu mir. Nein, nicht die Schultern. Lass deinen Körper zum Fenster gedreht. Beweg nur den Kopf. Langsam, langsam. Halt! Ein Stück noch, dann... Halt! Jetzt bleib still sitzen. Ich blieb still sitzen. Vermeer-Experte Gregor Weber kennt das Bild ganz genau. Das Bild zeigt nur den Kopf eines jungen Mädchens und sie ist ausstaffiert in einer ganz merkwürdigen Fantasietracht. Sie trägt so ein blau-gelbes Gewand mit einem Turban, mit einem langen Tuch, was seitlich herunterhängt. Und sie schaut ein bisschen über die Schulter mit leicht schräg gelegtem Kopf zum Betrachter. Dieser Blick über die Schulter gewandt, schräg gelegter Kopf, ist ein sehr attraktiver Blick. Denn wenn wir das in Wirklichkeit nachmachen würden, also wenn ich jetzt jemanden so über die Schulter anschaue, dann hat es schon etwas Keckes eigentlich. Es ist ein flirtender Blick. Ja, es ist nicht ein plumper, geradeaus Blick. Nein, es ist so ein bisschen, hallo, so ein bisschen... Mehr als das. Zusätzlich hat sie auch noch die Lippen geöffnet, die auch noch glänzen. Sie ist eine sehr schöne junge Frau. Es hat etwas sehr Attraktives. Jetzt rede ich natürlich als Mann. Also der Männerblick auf dieses Bild zeigt mir ein flirtendes Mädchen. Das Gemälde war völlig anders als alle anderen, die er gemacht hatte. Es war nur von mir, meinem Kopf und meinen Schultern. Kein Tisch und kein Fenster. Keine Puderquaste oder Vorhänge, die es weicher machten oder den Blick ablenkten. Er hatte mich mit runden Augen gemalt. Licht fiel auf mein Gesicht, aber die linke Hälfte lag im Schatten. Ich trug blau, gelb und braun. Durch das Tuch um den Kopf sah ich nicht aus wie ich selbst, sondern wie eine Chit aus einer anderen Stadt, aus einem ganz anderen Land sogar. Der Hintergrund war schwarz, sodass ich sehr allein wirkte, obwohl ich unverkennbar jemanden anschaute. Es war, als würde ich auf etwas warten, von dem ich nicht glaubte, dass es je eintreffen würde. Wer das Buch gelesen hat von Tracy Chevalier, Das Mädchen mit dem Perlaugehänge, oder den Film gesehen hat, wo Scarlett Johansson das Mädchen spielt, der wird in diesem Film, der reine Fiktion ist, da ist nichts drin wahr, ne? Das ist reine Erfindung, der wird aber daran sehen, dass die Autorin Tracy Chevalier genau diesen Gehalt des flirtenden, attraktiven dieses Mädchens herausgekitzelt hat, indem sie natürlich dieses Bild dann als Auftragsbild von Peter van Reuven hinstellt in dem Film, wo er eben als ein völlig geiler alter Knacker sein ganzes Haus ausgestattet hat mit erotischen Darstellungen und dann unbedingt auch dieses von ihm so verehrte Mädchen, die Dienstmagd von Vermeer im Film, auch als Bild haben möchte. Und deswegen malt Vermeer ihm dieses Mädchen genauso, wie er es haben wollte. Das ist aber alles Fantasie und heute sicherlich nicht mehr PC. Vermeer made a lot of paintings because he liked it. Vermeer malte viele Bilder, weil es ihm gefiel, weil er dachte, dass er es so machen müsse und nicht, weil jemand anderes es von ihm verlangte. Aber auch das ist wieder etwas, was wir nicht genau wissen. Warum hat er zum Beispiel das Mädchen mit dem Perlenohrring gemalt? Warum? War es ein Auftrag von jemand anderem? Oder war es etwas, das er selbst unbedingt machen wollte? War er sehr begierig, dieses Mädchen zu malen? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wer sie ist. Wir können nur raten. Ich denke, es könnte eine seiner Töchter gewesen sein. Das ist die naheliegendste Vermutung. Aber wenn jemand sagt, nein, es ist seine Frau, dann habe ich keinen Grund zu sagen, nein, das ist nicht seine Frau. Es ist sehr lustig zu sehen, wie immer wieder man versucht, natürlich zu Hause bei Vermeer anzukommen und dann eben alle Frauen, die er wiederholt zeigt. Man merkt, es gibt bestimmte Typen von Frauen, die mehrfach bei ihm vorkommen, dass das dann eben seine Frau, seine Schwiegermutter, seine älteste Tochter und so weiter immer wieder sein müssen. Aber das wissen wir nicht, aber es geht dabei sicherlich immer wieder auch um ein Schönheitsideal, was er zeigt. Denn er zeigt natürlich schöne Frauen. Das berühmte Mädchen mit der Perle im Mauritshuis ist sehr schön, ein fast klassisches Gesicht. Und sie hat kaum Augenbrauen, kaum Wimpern und scheinbar auch trägt er einen Turban. Aber auch bei anderen Frauen kann man sehen, dass dann öfter eben die Stirn sehr hoch ist. Das sind Schönheitsideale, die vielleicht durch Ausrasieren der Augenbrauen und so weiter kommen können. Wir wissen aber auch, dass es sehr schnell immer wieder sich ändert mit den Schönheitsidealen, sodass auch Augenbrauen gerne nachgezogen werden als Strich. Und bei dem Mädchen mit dem Perlaugehänge kam auch raus, dass sie tatsächlich doch Wimpern hat. Die sind irgendwie kaum zu sehen und sind auch durch die Jahrhunderte, durch Reinigung des Bildes und so weiter, weniger sichtbar geworden, als sie ursprünglich mal waren. Vermeer arbeitet nicht abgekapselt in seinem Atelier, losgelöst vom Leben um ihn herum. Der Künstler ist Mitglied der städtischen Gesellschaft. Delft mit seinen 25.000 Einwohnern ist in der Mitte des 17. Jahrhunderts nicht nur die Stadt der Kunst und der Wissenschaft. In Delft lagert auch ein Pulvermagazin. 80.000 bis 90.000 Tonnen Schwarzpulver zusammen mit Salpeter und Schwefel. Und 1654 fliegt alles buchstäblich in die Luft, reißt mehr als 100 Menschen mit in den Tod, darunter einen bekannten Künstlerkollegen. Die Explosion zerstört 200 Häuser und beschädigt 300 so heftig, dass sie nicht mehr repariert werden können. The explosion you mean is the Delftse Donderslag, a very big explosion about powder magazine on the horses markets. Die Explosion ist der Delfter Donnerschlag, die große Explosion im Pulverturm am Pferdemarkt. Dort ist heute ein großer Parkplatz. Damals lagerte dort das Schießpulver, bis es verwendet werden konnte. Das Haus von zum Beispiel Karel Fabricius wurde zerstört. Viele Häuser wurden zerstört, da sie aus Holz gebaut waren. Aber Vermeers Haus, soweit wir wissen, und auch die Häuser auf dieser Seite der Stadt blieben stehen. Danach wurde das Pulverlager nach weit außerhalb der Stadt verlegt. Weiß Hermann Weyers vom Vermeer-Zentrum Delft. Die Explosion in der Stadt soll weithin bis zu den westfriesischen Inseln zu hören gewesen sein. 22 Jahre alt ist Johannes Vermeer zu diesem Zeitpunkt. Er, sein Haus und seine Familie bleiben glücklicherweise von dem Unglück verschont. 6 Jahre später malt er seine Ansicht von Delft. Ein großformatiges Bild, in dem sich die Stadt im Wasser spiegelt. Vermeer fächert das Panorama der Stadt vom anderen Ufer des Flusses Schie auf. Der etwas erhöhte Blick fällt über schwarz gekleidete Menschen auf sandfarbenem Ufer, über eine glänzende Wasseroberfläche und Kähne, hin auf die Stadt aus Backsteingebäuden und viel weitem blauen Himmel mit Wolken. Der Himmel macht fast die Hälfte des Bildes aus. Spuren der Explosion sieht man nicht auf dem Bild. Denn dort, wo Vermeer stand, gab es damals keine Schäden. Hermann Weyers zeigt auf einen Stadtplan von Delft, der vor ihm liegt. Es stand ungefähr hier. Es gab hier ein Gasthaus und er stand im ersten Stock des Gasthauses. Von dort malte er die Ansicht von Delft. Man sieht den Turm der neuen Kirche und wenn man genau hinschaut, auch den der alten Kirche, aber nur klein. Ein anderes Bild mit der Zerstörung der Stadt stammt von einem anderen Maler, der es vom Osten der Stadt malte. Vermeer malte aus südlicher Richtung. Vermeer suchte sich seine Ansicht der Realität aus. Er wählte nicht die Zerstörung, sondern das Erhabene, das Erbauende. Die Ansicht von Delft zählt zu seinen bekanntesten und wirkungsvollsten Gemälden. Doch wie kam er dahin? Wie erzielte er, allein mit Farbpigmenten, die unglaubliche Wirkung seiner Bilder? Was erzählt uns diese Wirkung über unsere Gegenwart? Das und die Geschichte von seinem Leben und Tod erzählt das letzte Kapitel der langen Nacht über Johannes Vermeer. Ein Blick zurück in die Mitte des 17. Jahrhunderts. Nicht nur die große Explosion in Delft beschäftigt die Menschen jener Zeit, auch die Politik bestimmt das Leben von Vermeer, seiner Frau, seinen Kindern. Das goldene Zeitalter neigt sich dem Ende entgegen. In jenen Jahren gab es eine große Rezession, einen Krieg zwischen mehreren Ländern, zum Beispiel auch zwischen England, Frankreich, Belgien und Holland. Und der Verkauf von Gemälden lief nicht mehr gut. Es gab einen Krieg rund um Gouda und Leiden. Vermeer musste dort nach den Geschäften seiner Schwiegermutter schauen. Wir wissen nicht viel über seine letzten Jahre, aber eines wissen wir, Vermeer kam aus Roda zurück nach Delft und starb innerhalb von 3 Tagen. Ja, wie ist das möglich? Ist er vielleicht an der Pest gestorben? Nein, denn es gab zu der Zeit keine solchen Krankheiten in Delft. Ich denke, es lief einfach nicht mehr gut für den Künstler, nicht mehr so gut wie zuvor. Vielleicht war das ein Grund. Aber auch das ist etwas, das wir nicht genau wissen. Things went not as good as they have been for him. And that's maybe one of the reasons, but also that's one thing we don't know. Vermeer stirbt plötzlich und jung. Mit 43 Jahren hinterlässt er eine Witwe und vermutlich 11 noch lebende Kinder. Kunsthistoriker Gregor Weber. Als er stirbt, sagt auch seine Frau über ihn vor dem Notar, dass er eben sehr schnell gestorben sei, innerhalb 1 oder 1,5 Tage, weil er sich so viel Sorgen gemacht hatte um die Ernährung seiner Kinder, weil kein Geld mehr reinkam, der Verkauf von Bildern ging nicht mehr. Er war Kunsthändler ja auch. Und in der Zeit war ein Krieg mit Frankreich ausgebrochen und der hat alles lahmgelegt. Und das war leider dann auch für Vermeer sehr fatal. Und dass er in einer Art von Raserei oder Wahnsinn verfallen sei und dann ganz schnell gestorben sei aus Sorge. An welchem Tag im Jahr 1675 Vermeer gestorben ist? Die Experten wissen es nicht genau. Wann er beerdigt wurde? Auch das ist unklar. Oft kursiert der 15. Dezember als das Datum, an dem er begraben wurde. Doch betritt man die Oudekerk in Delft, durchschreitet das lange und hohe Kirchenschiff und tritt vor das Grab von Vermeer, dann liest man neben der eingelassenen Bodenplatte ein anderes Datum. Auf der digitalen Grabplatte nebenan steht als Datum der 16. Dezember. Überliefert und vermutlich gesichert ist aber, dass 14 Träger seinen Sarg getragen haben und die Glocken läuteten. Nach Vermeers Tod werden alle seine Besitztümer inventarisiert. Auch der Besitz der Ehefrau und der Schwiegermutter. Denn Vermeer hat Schulden hinterlassen. Auf dieser Inventarliste stehen all die Bilder, die Vermeer als Kunsthändler besessen hat. Nur seine eigenen nicht, denn die meisten hat er verkauft. Peter Reuven und seine Frau Maria hatten zu Vermeers Lebzeiten 20 oder 21 Bilder von ihm gekauft. 2/3 seines heute bekannten Oeuvres landeten so in ihrer Privatsammlung. Einige Jahre nach Vermeers Tod, 1696, werden seine Bilder aus der Privatsammlung schließlich in einem Auktionskatalog aufgelistet. Fast alle Gemälde können die Experten identifizieren und sind somit bekannt. Aber einige Bilder nicht. Der Seigneur, der sich die Hände wäscht, nicht. Und auch ein Selbstporträt von Vermeer im Atelier ist zwar im Auktionskatalog aufgelistet, taucht allerdings nach der Versteigerung im 17. Jahrhundert nie wieder auf. Aber nicht nur diese beiden Gemälde sind seit dem 17. Jahrhundert verschwunden. In diesem Versteigerungskatalog wird auch noch erwähnt, eine Ansicht von Delft natürlich, die kennen wir, das ist das große Bild in Mauritshuis in Den Haag. Aber auch noch zwei Bilder, die werden beschrieben als eine Ansicht von Häusern und von mehreren Häusern in Delft. Das Sträßchen im Rijksmuseum wird eines von den beiden gewesen sein, aber da muss noch ein zweites gewesen sein, was auch seitdem weg ist. Also man könnte noch, jetzt bitte ich jeden mal zu schauen, ob er es zu Hause hat, man könnte noch schauen, irgendwie so ein vermehrartiges Bild, wo mehrere Häuschen drauf sind, hätte da eine Chance, mal näher betrachtet zu werden. Es gibt aber auch noch in anderen Versteigerungen oder in anderen Inventaren auch noch die Nachricht von Vermeer-Bildern, die wir nicht mehr haben. Zum Beispiel muss es noch ein sehr frühes Bild gegeben haben, weil das schon 1657 in einer Amsterdamer Versteigerung vorkommt. Und das ist eine Darstellung der drei Marien am offenen Grabe Christi, also ein ganz religiöses Bild. Und dann ganz früh am Anfang hat Vermeer ja auch solche religiösen Bilder durchaus gemalt. Also das Bild fehlt auch noch. Und es gibt noch in späterem Inventar eines, wo Venus, Merkur und Jupiter drauf zu sehen sind. Also ein mythologisches Bild. Aber auch das wird dort als Bild von dem Delfter Vermeer beschrieben. Sogar ein Selbstporträt von Vermeer soll unter den verschollenen Bildern sein. Sollten diese Bilder wieder auftauchen, dann wäre das eine Sensation. Für wie hoch hält der Kunsthistoriker Gregor Weber die Chance, dass diese Bilder noch existieren? Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie immer. Also ich denke, die Chance besteht. Es passiert ja immer wieder, dass Bilder auftauchen, die lange, lange weg sind. Für den Restaurator Christoph Schölzel sind solche Fälle von verschwundenen Kunstwerken durchaus keine Einzelfälle und nennt erstaunliche Zahlen. Die meisten Gemälde gehen verloren, die gehen vernichtet. Man geht also im 17. Jahrhundert von über 90% Verlust der damals geschaffenen Gemälde aus. Wir haben also hier nur einen kleinen Restbestand, der uns im 21. Jahrhundert noch überkommen ist. Alles andere ist nicht mehr da. Und diese Geschichte, wir nennen das auch Restaurierungsgeschichte, die mit den Bildern passiert ist, die versuchen wir zu erforschen. Dazu gibt es die Unterlagen, die Dokumente in den Archiven. Einfach verschollen, in Luft aufgelöst, spurlos verschwunden sind einige Werke von Johannes Vermeer. In jüngster Zeit wurden aber auch welche gestohlen. Hermann Weyers vom Vermeer-Zentrum Delft kennt ein Beispiel. About, I think, 40, 45 years ago, one of the paintings, the music lesson was stolen. Vor etwa 40, 45 Jahren wurde die Musikstunde, auch das Konzert genannt, gestohlen aus dem Isabella Stewart Gardner Museum in den USA. Es ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Isabella Gardner Museum, it's still not found again. Das ist das Bild, auf dem der Mann in der Mitte sitzt. Man sieht ihn von hinten, zwei musizierende Frauen links und rechts ihn umrahmen und in dem das Cello nachlässig auf dem Boden liegt. Gregor Weber kennt die ganze Geschichte. Ich habe noch selbst im Isabella Stewart Gardner Museum in Boston den Vermeer gesehen, das Konzert. Das stand bei denen so richtig auf so einer Art Lespult, so mitten im Raum, sehr schön. Aber es ist dann gestohlen worden, 1990. Und die Diebe haben nicht nur das gestohlen, sondern auch noch zwei Rembrandt-Gemälde und noch andere Dinge. Insgesamt 11 Kunstwerke aus dem Museum, in dem sie sich als Polizisten verkleidet hatten und sind zum Nachtwächter gegangen und haben den davon überzeugt, dass sie da was kontrollieren mussten. Als der Nachtwächter so dumm war und die Tür aufgemacht hat, haben sie ihn gefesselt und in den Raum gesperrt und dann in aller Ruhe ausgeräumt. Und seit dieser Zeit sind alle diese Bilder, die beiden Rembrandt sind sehr berühmt auch, sind alle verschollen, nicht mehr aufgetaucht. Gestohlene Bilder, die von da an nicht mehr auftauchen? Wozu dann stehlen? Das ist schon sehr, sehr merkwürdig, weil häufig, wenn Bilder gestohlen werden, und da sind mehrere Bilder von Vermeer im Laufe der letzten 100 Jahre gestohlen worden, dann ist es etwas, wo jemand die Öffentlichkeit mit erpressen will. Dann will man da Millionen für erpressen. Oder es ist ein politischer Fakt geworden und so weiter. Aber in dem Fall ist es so, dass nichts aufgetaucht ist und ich kann nur hoffen, dass die Diebe nicht geglaubt haben, sie können es verkaufen und dann quasi Angst bekommen haben, dass sie entdeckt werden und so, dass sie höhere Strafen haben. Denn es gibt selbst noch in der jüngsten Vergangenheit andere Fälle, wo Bilder gestohlen worden sind. Und dann hat zweimal in zwei Fällen in jüngster Zeit die Mutter eines der Diebe gedacht, wenn das rauskommt, dann kommt mein Sohn ins Gefängnis. Und dann hat sie das Diebesgut zerstört. Lange Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte befinden sich die Werke von Vermeer in einer Art Dornröschenschlaf. Wie in Dresden werden sie bei den Verkäufen von Sammlungen als einfache Beigabe mitgegeben und werden anderen Malern zugeordnet. Der Name Vermeer hat wenig Bedeutung. Das ändert sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch den Kunstkritiker Théophile Thoré, alias Willem Bürger. Der Franzose geht als Wiederentdecker Vermeers in die Kunstgeschichte ein. Thoré ist selber Besitzer zweier Vermeer-Bilder, die heute in der Londoner Nationalgalerie ausgestellt sind. 1866 schreibt Thoré einen vielbeachteten Artikel über Vermeer und das Licht in seinen Gemälden. Damit macht er den niederländischen Künstler bekannt. Das Licht scheint aus der Malerei selbst zu kommen. Und naive Beschauer könnten sich leicht einbilden, dass das Tageslicht zwischen Leinwand und Rahmen herausschlüpft. Mehr und mehr Menschen begeistern sich für den niederländischen Künstler. Im Laufe der Kunstgeschichte entdecken natürlich dann nach der Erfindung der Fotografie im 19. Jahrhundert auch Künstler Vermeer erneut, weil sie sehen, dieser Mann hat ja die fotografischen Effekte auch schon gezeigt. Es gibt in der Kunstgeschichte dann mehrere Maler, die gerade aus diesem Grund, weil sie selbst die Fotografie als Studienmaterial benutzen, auch Vermeer neu sehen. Und damit kriegt er eine neue Bedeutung natürlich auch. Das ist auch einer der Gründe, warum Vermeer Ende des 19. Jahrhunderts plötzlich so hypermodern wirkt, weil er eben halt alles da schon hat, was man durch die Fotografie dann neu entdeckt. Also die Beliebtheit von Vermeer stieg so in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts enorm an. Und damals wurden die letzten Bilder, die noch im Privatbesitz waren, alle weggekauft Richtung Amerika. Was halt Metropolitan Museum hat, die Frick Collection hat in New York. Das sind alles Bilder, die in diesem Zeitraum zwischen 1900 bis 1925 etwa erworben worden sind. Insofern war Vermeer absolut berühmt und absolut gesucht. Die Beliebtheit reizt Fälscher, weckt Begehrlichkeiten. Zum Beispiel bei Hermann Göring und bei Adolf Hitler. Dass in dieser Zeit die Fälschungen auftauchen, Hans van Mecheren zum Beispiel, der berühmte holländische Fälscher, malt mindestens 5 Vermeer-Fälschungen, die er alle für ein Wahnsinnsgeld verkaufen kann. ist evident. Göring kauft zum Beispiel eine dieser Fälschungen als einen für ihn echten Vermeer an, für mehr als 1 Million Reichsmark damals. Unglaublich, mitten im Krieg. Aber egal, Vermeer war halt so gesucht. Und dass auch Hitler selbst ein Vermeer haben musste, war auch dann ohne Frage so. Und Graf Tschernin in Wien besaß eben noch in der Tschernischen Gemäldegalerie, die auch damals schon öffentlich zugänglich war, eben die Malkunst von Vermeer. Das ist eines der wichtigsten Bilder natürlich ist von Vermeer. Hitler kauft das Bild für einen horrenden Preis, noch viel mehr als Göring bezahlt hat, für seine Fälschung Vermeer, von denen er noch glaubt, es sei ein Original. Hitler kauft tatsächlich von Graf Tschernin dieses Bild, die Allegorie der Malkunst. Tschernin bedankt sich sogar in einem Brief an Hitler mit unten drunter Heil Hitler als Unterzeichnung. Man kann also davon ausgehen, dass dieser Verkauf tatsächlich willentlich geschehen ist und nicht unwillentlich unter Zwang, weil Hitler halt Hitler war und Graf Tschernin vielleicht Angst hatte. Das ist der Grund, warum, nachdem dieses Bild dann bei Hitler tatsächlich gehangen hat, in verschiedenen Lokalitäten und nach dem Krieg natürlich dann wieder restituiert wird an Österreich. Das ist der Grund, warum es nicht an die Tschernins zurückgegeben worden ist, sondern an den Staat Österreich. Und das hängt eben dann seit dem Zweiten Weltkrieg im Kunsthistorischen Museum in Wien. Die Familie Tschernin hat damals allerdings wohl Restitution an die Familie selbst beantragt. Es gab jahrzehntelange Prozesse, wo das Bild nun hin muss, ob der Verkauf tatsächlich nicht freiwillig war, ob Hitler dann doch als Verbrecher einen Verkauf getätigt hat, der nicht rechtsgültig ist und so weiter. Also diese Geschichte hat jahrzehntelang die Österreicher beschäftigt. Das brieflesende Mädchen am offenen Fenster, damals noch ohne Cupido, den Liebesgott im Hintergrund, bleibt all die Jahre in der Dresdner Gemäldegalerie, zusammen mit Vermeers Kupplerin. Als die Nationalsozialisten an die Macht kommen und bestimmen, was Kunst ist und was nicht, bringen sie schon vor Ausbruch des Krieges die beiden Vermeers aus Dresden in Sicherheit. Und nicht nur die. Uta Neithardt, Dresdner Oberkonservatorin. Die beiden Vermeers wurden vor dem Zweiten Weltkrieg, wie alle Dresdner Kunstschätze der staatlichen Sammlungen, aus dem Zentrum entfernt. Also wir wissen, dass die Gemäldegalerie 1939, und zwar bereits einen Monat vor Kriegsbeginn, interessanterweise geschlossen wurde. Die Bilder wurden zunächst erstmal aus den großen Sälen entfernt und in den Keller gebracht und dann nach und nach in Auslagerungsorte verbracht, die außerhalb des Stadtzentrums waren, auf dem sächsischen Land, in Schlössern, Herrenhäusern, auch auf der Albrechtsburg Meißen. Die Briefleserin war zunächst auf der Albrechtsburg in Meißen ausgelagert, gemeinsam mit vielen anderen Bildern und kam dann auf die Festung Königstein. Und das spricht auch dafür, dass man sie immer als ein ganz besonders wichtiges Werk erkannt hat. Denn auf der Festung Königstein wurden also nur wenige ausgewählte Werke gelagert, und zwar die Preziosen des Grünen Gewölbes. Einige davon, auch unser kleiner Jan van Eyck, der Flügelaltar von van Eyck und die Briefleserin. Die Geschichte von Gemälden erzählt auch etwas über Macht, Herrschaft und Politik. Nach Kriegsende suchen die alliierten Siegermächte nach Kunstwerken, die die Nationalsozialisten versteckt haben. Von amerikanischer Seite suchen die Monuments Men in Deutschland nach versteckter Kunst. Von sowjetischer Seite ist es die sogenannte Trophäenkommission, die bei ihrer Suche auf die beiden Vermeer-Gemälde aus Dresden stößt. Das war anfangs sehr präzise auch vorbereitet worden und die damaligen Restauratoren der Gemäldegalerie waren damit involviert. Ein Teil der Gemälde war zum Beispiel in der Nähe von Pirna in Rottwerndorf in einem Stollen untergebracht. Das war ein Betriebsgelände, wo aber die Eisenbahn reinfahren konnte. Und da hatte man extra ein oder zwei Waggons präpariert mit einer kleinen Klimaanlage, um dort die wichtigsten Gemälde sozusagen auszulagern und gleichzeitig auch die Möglichkeit zu haben, sie ganz schnell an einen anderen Ort zu bringen. Dort war immer ein Restaurator vor Ort und natürlich die Wachmannschaften. Also man hat sich unter diesen späten Kriegsbedingungen noch viel Mühe gegeben, um die Stücke wirklich unbeschadet über diese Zeiten zu bringen. Es hat dann diesen Film gegeben, 5 Tage, 5 Nächte, da wird ein ganz anderes Bild gezeigt. Da schwimmt also der Zinsgroschen von Tizian auch auf solchen Wasserlachen. Das ist nicht passiert. Es hat am Ende der Zeit hat es irgendwie Stromausfall gegeben und da hat es tatsächlich auch Probleme, konservatorische Probleme an Gemälden gegeben. Aber das war dann ganz gegen Ende des Krieges. Dann wurden ja die Auslagerungsorte im Mai 1945 alle von der Trophäenkommission der Sowjetarmee quasi übernommen. Und die gesamten Kunstschätze der Dresdner staatlichen Kunstsammlung wurden als Kriegstrophäen in die Sowjetunion verbracht. Ja, die Briefleserin kam nach Moskau, wo sie dann 10 Jahre gemeinsam mit den allermeisten anderen Gemälden der Galerie deponiert war. Und ist 1955 an einem großen Akt der Rückgabe der Kunstschätze, zunächst der Gemälde, wieder zurück in die DDR gebracht worden. Die Bilder sind dann zunächst 8 Monate in Berlin ausgestellt gewesen, denn die Dresdner Sempergalerie war zerstört und musste erst mal wieder aufgebaut werden. Und im Juni 1956 wurde die Gemäldegalerie wieder eröffnet mit der Briefleserin von Vermeer. Seitdem hängen sie wieder in Dresden, als Originale von Vermeer. Denn beim brieflesenden Mädchen am offenen Fenster und bei dem Bild bei der Kupplerin, bei beiden Gemälden bestehen keine Zweifel, dass sie von Vermeer stammen. Auf dem Bild des brieflesenden Mädchens ist sogar bei ganz genauem Hingucken die Signatur des Künstlers sichtbar. Nicht am Rande, sondern mittendrin vor hellem Hintergrund. Bei anderen Bildern ist die Frage nach der Urheberschaft schwieriger. Gibt es zum Teil sogar 2 Meinungen. Zum Beispiel bei dem Bild Mädchen mit Flöte. Das Mädchen trägt einen spitzen grauen Hut, sitzt auf einem Stuhl und hält in der linken Hand eine Flöte. Gregor Weber aus Leiden hält das Bild für einen echten Vermeer. Experten der National Gallery of Art in Washington hingegen nicht. Gregor Weber erzählt die Geschichte des Bildes. Es gibt in Washington eben 2 kleine Holztäfelchen. Das sind eigentlich auch die einzigen Bilder von Vermeer auf Holz, die beide nur sehr klein sind, so 18 mal 20, 22 Zentimeter. Und auf diesen Bildern gibt es 2 junge Damen. Die eine trägt einen roten Hut, der herrlich durchleuchtet ist. Also wirklich, da hat Vermeer auch das kalt und warme Rot bestens angebracht, sodass der Schatten ein kaltes Kaplakrot ist und der Lichtteil ein Zinnoberrot. Das andere ist ein Mädchen mit einem chinesischen Hut, so ein Spitzhut mit Streifen drauf. Und die hält eine kleine Flöte, eine Blockflöte in der Hand. Die Frage ist gewesen, weil beide Bilder immer sehr ungewöhnlich im Oeuvre von Vermeer erschienen, ob sie überhaupt von Vermeer sind. Das Mädchen mit dem roten Hut ist attraktiver, etwas glatter ausgeführt und trägt auch ein Monogramm von Vermeer, das man oben links sehen kann. Deswegen gab es im Laufe der letzten 40, 50 Jahre über beide Bilder die unterschiedlichsten Meinungen. Entweder beide Vermeer oder beide nicht von Vermeer. Dann das Mädchen mit dem roten Hut, ja, von Vermeer, das andere nur zugeschrieben an Vermeer. Und jetzt wurde kürzlich eben von Washington noch einmal ganz genau geguckt. Die haben 4 Gemälde von Vermeer, inklusive dieses Mädchens mit der Flöte. Und sie haben alle 4 genauestens technisch untersucht mit den immer wieder besseren Methoden. Also die haben ein paar solcher Dinge festgestellt, die die Washingtoner Kollegen dazu gebracht haben, zu sagen, ja, dieses Bild ist zwar gleich neben dem Mädchen mit dem roten Hut entstanden, aber nicht von der Hand von Vermeer, sondern das muss jemand anders mit weniger Sachverstand gemacht haben, also ein Schüler oder ein Assistent von Vermeer. Gregor Weber hält dagegen und glaubt, dass das Mädchen mit dem roten Hut tatsächlich ein echter Vermeer ist. Also wir wissen nichts von einem Assistenten oder Schüler von Vermeer. Bei einem Maler, der sowieso so wenig malt, 2 Bilder pro Jahr ungefähr, frage ich mich ohnehin, braucht er einen Assistenten, der ihm die Farbe reibt? Also ich denke, dieser Assistent, das ist eine Fantasie. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, dass dieses Bild nicht auch eine Studie von Vermeer ist, dieses Mädchen mit der Flöte, die er selbst gemalt hat. Vielleicht ein bisschen weniger ausgefeilt, was übrigens auch den Gedanken natürlich mal nahelegt. Malt Vermeer eigentlich immer nur solche Highlights, die vom Himmel fallen, oder hat er nicht auch studieren müssen und erstmal das ausprobieren müssen und hier was und so weiter? Also ich gehe davon aus, dass dieses Bild absolut von Vermeer ist und dass es natürlich weniger attraktiv aussieht. Im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte hat die Sphinx von Delft mehr von sich preisgegeben. Ist die Forschung mehr und mehr in der Lage, Dinge über Vermeer freizulegen, zu entschlüsseln? Ganz im Sinne der vielen Liebhaber und Liebhaberinnen des Künstlers. Der Leiter des Vermeer-Zentrums Delft, Hermann Weyers. Nowadays we are mostly trying to get more information about him, his life, his children, his world. Heutzutage versuchen wir vor allem mehr Informationen über ihn zu bekommen, über sein Leben, seine Kinder, seine Welt und natürlich seine Gemälde. Aber ich glaube, die Leute wollen seine Werke immer noch gerne sehen. Wenn ich an 2023 zurückdenke, die große Ausstellung im Rijksmuseum, das war wie ein Popkonzert. Es gab viele Tickets, aber sie waren innerhalb von 1 bis 2 Tagen ausverkauft. People all over the world came to the Rijksmuseum and came also to Delft to see how the city of Delft has become nowadays and to see what they can still see, which Vermeer could have been painted. We don't have real paintings of Vermeer. Leider haben wir keine echten Vermeer-Gemälde. Das letzte wurde für etwa 48 Millionen Dollar verkauft. So viel Geld haben wir nicht. Aber wir versuchen den Menschen zu vermitteln, wer Vermeer war, wie er lebte, wie er seine Gemälde herstellte. 350 Jahre nach seinem Tod sorgt der Maler Johannes Vermeer für Rekordzahlen. Die große Vermeer-Ausstellung in Amsterdam 2023, kuratiert unter anderem von Gregor Weber, besuchten 650.000 Menschen aus 113 Ländern. 16 Wochen dauerte die Ausstellung. Die Tickets im Vorverkauf waren schnell ausverkauft. Um alle Besucher und Besucherinnen zu fassen, wurden die Öffnungszeiten auf 23 Uhr verlängert. Was fasziniert die Menschen so an dem Künstler? Ist Vermeer modischer Hype? Ist es die Ruhe in seinen Bildern? Der eingefrorene Moment? Der intime Augenblick, dessen wir Zeuge werden? Für Gregor Weber liegt ganz viel Faszination in der exzellenten künstlerischen Ausführung. Weber fasst drei wichtige Punkte zusammen: die Kombination der Farben, die Malweise und das Verhältnis von Schärfe und Unschärfe. Meistens, wenn wir alle, was weiß ich was, etwas zeichnen oder malen, dann wechselt natürlich ständig das Auge vom Vordergrund zum Hintergrund und zeigt halt eben alles gleich scharf in der richtigen Brennweite. Aber bei Vermeer ist das anders. Der Mann schaut auf etwas, was irgendwo im Raum ist, und dann ist das dahinter eben unscharf. Oder er malt Konturen, die eben in den Hintergrund übergehen und so weiter, weich, verschwommen. Also diese Kenntnis von den Kontrasten, die hat er, die muss er irgendwie beobachtet haben. Und er muss ein besonderes Gespür dafür entwickelt haben. Und er muss es auch noch für darstellungswürdig empfunden haben. Man könnte ja auch sagen, wie andere Maler, ich mache alles schön gleich scharf, das ist dann gut für den Betrachter, dann sieht er alles genau auf dem Bild und ich habe alles perfekt dargestellt. Nein, nicht so Vermeer. Er ist in dem Sinne eben auch kein Feinmaler, der haarfein alles ausmalt. Nein, es geht ihm um den optischen Effekt, den wir auch beim Sehen haben, wenn wir mal richtig darauf achten, wie wir eigentlich sehen und wahrnehmen. Gregor Weber geht in seinem zweiten Punkt noch weiter in seiner Erklärung. Das scharfe, unscharfe Spiel ist das eine. Wenn das Licht noch dazu kommt, richtig zu beobachten, dann sieht man natürlich auch, wenn man etwas nicht gerade im Fokus hat, kennt jeder aus der Fotografie, dann wird es verschwommen, aber auch die Lichtreflexe, die auf Gegenständen, meistens in glänzenden Gegenständen sind, wie Metall oder Glas, die sind dann wie kleine Pünktchen, nur noch Perlen. Und das malt Vermeer auch. Und das ist erstaunlich, da weiß man gar nicht, ja, wie kommt er dazu? Natürlich haben Maler immer schon Reflexlichter gepünktelt, wenn sie sie richtig in der richtigen Ecke auf dem Gemälde hatten. Bei ihm ist es aber konsequent durchgehalten. Und zusammen mit Perspektive, zusammen mit dem optischen Unscharf-Scharf-Kennen plus noch der Lichteffekte, das alles ergibt schon mal ein riesiges Konglomerat von Aspekten, die eben diesen starken Illusionismus erzeugen. Für den Kunsthistoriker und Vermeer-Experten ist das aber noch nicht alles. Im dritten Punkt führt Gregor Weber aus, was Vermeer tut, ohne dass die Betrachter und Betrachterinnen es direkt sehen und das doch eine sehr starke Wirkung hat. Dazu kommt noch was, was das Licht betrifft. Das Licht ist nämlich nicht nur einfach weiß, das Licht hat eine Färbung. Und die Schatten haben eine andere Färbung, nicht einfach wie Leonardo da Vinci schreibt, mische dann ein bisschen Schwarz dabei, dann kommst du in den Schatten rein. Bei Vermeer ist es viel besser, viel anders. Er hat gemerkt, dass Schatten farbig sind und dass Schatten in die Komplementärfarbe gehen. Das heißt, ein warmes rotes Licht gibt kalte grüne Schatten. Enorm. Also das muss man erstmal wissen oder erstmal gesehen haben. Wissenschaftlich nachgewiesen sind diese Effekte erst Anfang 19. Jahrhundert. Aber Vermeer hatte schon gesehen. Ganz wenige andere Maler haben es auch gesehen und bestimmte Mittel damit gefunden, natürlich auch ja besser Schatten und Licht trennen zu können. Bei ihm ist es aber ganz konsequent durchgehalten, sodass er grüne Schatten in Inkarnat, also in der Hautfarbe, anbringt gegen ein Rosa im Licht. Also Rosa und ein zartes Grün im Schatten, das ist unglaublich, das macht kein anderer. In dem Buch »Das Mädchen mit dem Perlenohrring« beschreibt die Margriet das Bild »Junge Frau mit Wasserkanne«, das Johannes Vermeer 1662 bis 1664 malte. Eine junge Frau steht, wieder einmal am geöffneten Fenster, an einem Tisch und hält eine Kanne in der Hand. Riet geht da besonders auf die Zusammenstellung der Farbflächen ein. Ich dachte, danach würde er anfangen, das zu malen, was er sah. Das Gesicht eines Mädchens, einen blauen Rock, ein gelb-schwarzes Mieder, eine braune Landkarte, einen silbernen Krug mit Schale, eine weiße Wand. Stattdessen malte er Farbflecken. Schwarz, wo der Rock war. Ocker für das Mieder und die Landkarte an der Wand. Es waren die verkehrten Farben. Nichts auf der Leinwand hatte dieselbe Farbe wie der Gegenstand selbst. Mit diesen falschen Farben, wie ich sie nannte, verbrachte er viel Zeit. Er malte hellblau auf den Rock des Mädchens. Und dadurch entstand ein Blau, durch das man stellenweise etwas schwarz sehen konnte. Dunkler im Schatten des Tisches, heller am Fenster. Auf die Wandflächen tat er gelbes Ocker, durch das das Grau etwas schimmerte. So wurde es eine helle, aber keine weiße Wand. Wenn das Licht auf die Wand fiel, war sie nicht weiß, stellte ich fest, sondern hatte viele Farben. Der Krug und die Schale waren am schwierigsten. Sie wurden gelb und braun und grün und blau. Sie spiegelten das Muster des Läufers wider, das Mieder des Mädchens, das blaue Tuch, das über dem Stuhl hing. Alles, nur nicht ihre eigentliche Silberfarbe. Und trotzdem sahen sie genau so aus, wie sie sollten. Wie ein Krug und eine Schale. Welche Version des Bildes auf der Staffelei im Atelier von Vermeer beschreibt da die Dienstmark Riet? Untersuchungen haben ergeben, dass Vermeer das Bild »Junge Frau mit Wasserkanne« übermalt hat. In einer früheren Version füllt eine Landkarte im Hintergrund die Wand mehr aus als in der Version, die uns heute bekannt ist. Auch engt ein zweiter Stuhl den Raum vor dem Tisch ein. Der Künstler Vermeer nahm den Stuhl wieder aus dem Bild, verkleinerte die Landkarte, fokussierte so unseren Blick auf die junge Frau in der Mitte, die den Wasserkrug in der Hand hält. Die Bilder von Vermeer wirken alle sehr poetisch. Ja, das Stilllegen der Handlung und die große Verdichtung der Komposition lässt diese Bilder eben in gewisser Weise auch offen sein für Interpretationen. Und weil sie auch noch sehr berühmt sind, gibt es unglaublich viele Autoren, die ständig irgendwie was mit Vermeer machen wollen. Ich habe so viele absurde Texte gelesen und auch zugeschickt bekommen von allen möglichen Menschen, auch vor allen Dingen keinen Kunsthistorikern, sondern allen möglichen Spartenmenschen, die irgendwie sich mit Vermeer natürlich auch identifizieren, die auch von der Schönheit der Bilder fasziniert sind und die dann als Folie benutzen für ihre eigenen Projektionen. Da gibt es sehr, sehr viele lustige Dinge, also dass das Milchmädchen eigentlich Maria ist und jedes Detail wird dann mit einem Bibelvers unterlegt, das gibt es, oder andere Stücke, die werden also mit den Lehren von Epikur erläutert, oder jemand sah auf der Ansicht von Delft im Wasser lauter Totenköpfe und hat dann daraus gemacht, dass die Seeschlachten von Vermeer mit so viel getöteten Matrosen dort gezeigt werden, wieder andere. Es ist endlos, wirklich. Aber das zeigt erneut, wie Vermeer eben fasziniert. Die Leute mögen seine Gemälde, die Ruhe, Menschen, die einfach dasitzen und etwas tun, die Komposition, die versteckten Liebesbotschaften in seinen Bildern. Heute erkennen wir sie nicht mehr, aber damals haben viele Maler solche Dinge in ihre Werke eingebaut. Ich weiß nicht, warum Menschen Vermeer mögen oder Rembrandt oder Franz Hals oder Pieter de Hoogh. Ich kann nur sagen, was ich mag. Ich kann eine Stunde lang vor einem Bild von ihm sitzen und immer neue Dinge entdecken. Und wenn ich zum Beispiel ins Mauritshuis gehe, immer wieder, um die Ansicht von Delft zu sehen, gibt es nur ein Problem. Es stehen so viele Menschen davor. Luc van Riet, der Besucher durch das Vermeerzentrum Delft führt, hat ein Lieblingsbild. Ja, das Ansicht an Delft. Das ist der Lieblingsbild. Und Gregor Weber? Es gibt bei Vermeer eigentlich nur gute Bilder und man kann kaum sagen, welches Bild nun das Lieblingsbild ist. Es gibt Bilder, die haben vielleicht eine größere inhaltliche Tragweite noch. Die Frau mit Waage zum Beispiel, da kommt so viel zusammen an Inhalt, was bei anderen Bildern weniger die Intention von Vermeer war. Aber dann würde ich jetzt nicht sagen, dass die anderen mir nicht weniger gefallen. Nein, in jedem Bild ist er immer wieder überraschend und immer wieder unglaublich gut. Im Vermeer-Zentrum in Delft sind alle bekannten Bilder von Vermeer zu sehen. In Originalgröße, allerdings als Kopie. Wie wichtig ist Vermeer für Delft und den Tourismus in Delft? Hermann Weyers vom Vermeer-Zentrum. Very important. Vermeer is well known. There are three things in Delft which are very important for the tourism. Sehr wichtig. Vermeer ist sehr bekannt. Es gibt drei Dinge in Delft, die für den Tourismus besonders wichtig sind. Royal Delft, die Porzellanmanufaktur, die Delfter Blaufabrik, dann Vermeer und schließlich die Kirchen und das historische Stadtbild von Delft. Und natürlich heutzutage in den letzten 100 Jahren auch die Technik, denn wir haben eine sehr große und international bekannte technische Universität, aber das kam später. Widely known university, technical university, but this from later. And Vermeer and Delft-Lewis is still very important, especially also in the United States. Vermeer und Delfter Blau sind immer noch sehr wichtig, besonders auch in den Vereinigten Staaten, in Japan, aber auch zum Beispiel in Frankreich und in Deutschland, also fast auf der ganzen Welt. Und wir bekommen Besucher aus der ganzen Welt. Wenn du mich nach irgendeinem Land fragst, kann ich fast immer sagen, dass Leute von dort schon hier waren. Ich muss eigentlich immer Ja sagen. I always have to say yes. Und die Besucher kaufen in den Shops der unterschiedlichen Museen Socken, Blöcke, Serviertabletts mit Motiven von Vermeer. Ein großer Hingucker ist natürlich wieder das Mädchen mit dem Perlenohrring. Als Hase, als Katze, als Tasse. Ich finde eigentlich am besten, am allerbesten die Fotos, die man von dem Mädchen variiert hat, die das Mädchen dann auch gar nicht mehr zeigen. Zum Beispiel gibt eins sehr lustigen Maiskolben mit einem Ohrring, ein bisschen Firlefanz dran. Dieser Maiskolben ist für mich eigentlich viel, viel besser als all das andere. Das Moritz Hirsch selbst verkauft ja auch in seinem Museumsshop alle möglichen Sachen mit diesem Motiv, selbst eine Badeente kann man kaufen oder der übliche Kühlschrankmagnet und so weiter. Ich habe auch eine kleine Sammlung davon, denn ich finde es natürlich auch sehr lustig, wie entfremdet eigentlich dann letztendlich doch dieses Bild wird. Aber ich hoffe sehr, dass das Bild noch wirklich als Gemälde wahrnehmbar ist und dass man immer noch versteht, warum dieses Bild als Gemälde so faszinierend ist und nicht, warum es faszinierend ist, weil es berühmt ist. Sogar das Grab von Vermeer schmückt das Mädchen mit dem Perlenohrring. In der Audekerk in Delft erinnert eine schlichte, in den schwarzen Boden eingelassene Platte an den großen Künstler der Stadt. Johannes Vermeer, 1632 bis 1675. Geschmückt ist sie mit einem frischen, bunten Blumenkranz. Daneben auf einem Sockel Abbildungen von drei sehr bekannten Gemälden von Vermeer. Auch hier dabei das Mädchen mit dem Perlenohrring, dazu das Milchmädchen und die Ansicht von Häusern in Delft. Nach rund anderthalb Stunden hat Luc van Riet seine Führung auf den Straßen Delfts und im Vermeerzentrum abgeschlossen. Gut, und dann beende ich hier normalerweise meine Rundführung mit der Frage, haben Sie noch Fragen? Na, dann schließen wir ab. Gut. Fragen sind noch immer welche da. Vieles liegt noch im Dunkeln. Frage an den Kunsthistoriker Gregor Weber. Angenommen, die Tür würde sich öffnen und Johannes Vermeer trete durch die Tür. Was würde er ihn fragen wollen? Man würde gerne mit ihm ins Gespräch kommen, natürlich, um zu wissen, wie bist du auf die Idee gekommen? Wo hast du gelernt? Wie viele Bilder hast du malen müssen und zerstört, bevor du das eine fertig gemacht hast? Das Milchmädchen zum Beispiel, das kann nicht vom Himmel fallen. Da müssen Vorstudien gewesen sein. Und wo sind die alle? Warum gibt es keine Zeichnungen von Vermeer? Also ich würde ihn gerne fragen, wie ist deine Ausbildung gewesen? Wie hast du dich gequält mit der Farbe? Wie viele Misserfolge hast du gehabt? Ist alles Trial and Error gewesen? Denn man kann nicht so malen, wie er malt, indem man irgendwie nur 2 Jahre irgendwo bei einem Meister gelernt hat. Da muss ein bisschen mehr noch gewesen sein, was ihn auszeichnet. Ein super Talent natürlich. Er muss ein Talent gehabt haben, anders zu gucken, anders zu schauen und das Geschauene auch eben für würdig zu finden, so zu malen. Und er muss ein Gespür gehabt haben für Kompositionen wie kein anderer. Also das ist, ja, das würde ich ihn gerne fragen. Hermann Weyers vom Vermeerzentrum Delft sieht es anders. Do know a lot not about Vermeer. And I like to keep it like that. Wir wissen sehr viel nicht über Vermeer und ich finde, das darf ruhig so bleiben. Das war Die Sphinx von Delft. Eine lange Nacht über den Maler Johannes Vermeer von Berit Hempel. Es sprachen Claudia Mischke, Martin Schaller, Markus Hase und Sigrid Burkholder. Ton und Technik Michael Morawitz und Marcel Christmann. Regie Jan Tengeler. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht darüber, wie wir alle dazu beitragen können, dass es bei uns besser wird. Machen statt meckern, lautet das Jahresthema unserer Denkfabrik. Das Thema also, das Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, ausgewählt haben als einen Schwerpunkt unserer Programme im Jahr 2025. Was dabei herausgekommen ist, nehmen wir in den Blick und erörtern wir am kommenden Dienstag im Funkhaus in Berlin und stellen wir Ihnen vor in der Langen Nacht am kommenden Wochenende. Seien Sie gespannt. Sie können alle Lange Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.